Okay, das will ich kaufen. Das kaufe ich. Das ist cool. Hallo und herzlich willkommen zum 111. Connencast. Heute geht es um den Jahresrückblick 2017. Wir schauen uns einmal an, was in den vergangenen 12 Monaten so alles passiert ist, wo es drunter und drüber ging. Und mit dabei ist heute auch zuerst genannt unser Stargast. Hallo Kevin. Guten Abend. Ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo, guten Morgen. Mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, schönen gute Nacht. Genau, dann besprechen wir heute einmal, was im letzten Jahr so alles passiert ist. Verschiedene Themen, ihr kennt das ja quasi aus den News-Podcasts und wir werden heute einfach mal ja, grundlegend durchgehen, was so alles in den letzten 12 Monaten passiert ist. Das heißt von Januar bis, naja, einschließlich Dezember, was schon so alles bekannt ist. Wenn euch diverse Themen, die wir hier nicht groß diskutieren, weil es ist wirklich sehr viel passiert, wenn ihr euch das genauer interessiert, dann empfehle ich euch, in den entsprechenden News-Podcast reinzuhören. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, dass es im März passiert, dann hört ihr am besten in den Themen-Podcast Nummer 4, also zum April quasi, weil wir das dort genauer behandelt haben. Genau, wir werden auf ein paar kleinere Punkte heute eingehen oder ein paar größere Punkte. Der Rest wurde schon entsprechend in den zahlreichen News-Podcasts natürlich ausführlich von uns besprochen, daher der Verweis von uns. Darauf, ja, zunächst ein paar interne Statistiken, wie wir es bei einem Jahresrückblick immer machen. Wir haben ja auch schon zahlreiche andere Jahresrückblicke gemacht. Zunächst der Hinweis, wir haben 9 Themenpodcasts gemacht, beziehungsweise das ist der 10. heute, nein, das ist der 9. heute. Themenpodcast 103 bis 111, das sind insgesamt 521 Minuten ungefähr. Wir hatten auch wieder 11 News-Podcasts mit knapp 700 Minuten Laufzeit. Das sind insgesamt 20 Podcasts, die wir in diesem Jahr produziert haben. Insgesamt rund 20 Stunden Laufzeit, knapp über 20 Stunden. Mit diesem Podcast wären es wahrscheinlich 21 Stunden. Wir wissen ja jetzt zur Aufnahmezeit noch nicht, wie lang der Podcast wird. Aber ja, jeder Podcast, ob Themen- oder News-Podcast, geht knapp über eine Stunde etwa, kann man immer sagen. Kürzeste Ausgabe war dieses Jahr der letzte News-Podcast und die längste Ausgabe der erste News-Podcast. Das heißt, wir haben stetig abgebaut. Auch sehr schön. Zudem gab es 5 Audiokommentare. Einmal zu Magic Kaito 10, 11 und 12. Dann zum TV-Special und noch zu Film 20. Genau, mit dabei waren dieses Jahr neben mir in allen Podcasts auch Lasse in allen bisherigen Podcasts und auch heute. Genau, Olli war in 18 Podcasts dabei, plus heute Johannes in 11, Kevin in 7 und Bianca in 6. Liebe Grüße an Sie. Zusätzlich auch vielen Dank an Michi und Lukas, die ebenfalls in Podcasts bzw. Audiokommentaren mit dabei sein waren. Ja, genau, und hier auch gerne nochmal der Hinweis, wie im letzten Jahr schon, wenn ihr diesen Podcast hört und gerne auch mal über Reactive Content diskutieren möchtet mit uns, einfach mal ein bisschen besprechen wollt oder mal sehen wollt, wie das hier abläuft, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, entweder im Forum als philipps. Eine Nachricht schreiben oder einfach an ps@detektivconnen-wiki.com eine Nachricht schreiben oder mich sonst irgendwo kontaktieren, wo ich zu finden bin, dann... Oder ihr schreibt einfach uns bei Twitter connennews. Ne? Ja, genau. Oder Facebook connennews. Das ist vielleicht einfacher als... Ja, genau. Genau, gut. Da die Verweise schon vorweggezogen. Danke, Kevin. Ja. Genau, dann noch ein paar Sachen, die in diesem Jahr in der Community passiert sind. Das heißt, entweder im Wiki, im Forum oder bei uns im Newsblog. Also connenwiki.org, connenforum.org oder connennews.org. Genau, dann zunächst der Hinweis, dass im Januar Kevin bzw. Mario WL im Wiki auch endgültig zum Admin und Bürokraten gewählt, ernannt wurde. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Genau, hast du dich schon gut eingelebt? Ja, ich muss sagen, an die regen Abstimmungen habe ich mich schnell gewöhnt. Es gibt ja immer wieder neue Wahlen. Die einen aber auch, finde ich, persönlich mehr zusetzen, als man vielleicht vorher dachte. Ich meine, so eine Wahl anzuzetteln, heißt immer auch, am Ende derjenige zu sein, der für das Auf oder auch für das Ab eines bestimmten Nutzers verantwortlich ist. Also, er hat das in die Wege geleitet, er hat vielleicht die Abwahl in die Wege geleitet und das sind natürlich Dinge, die getan werden müssen, irgendwann, von irgendwem. die keiner gerne macht, aber die zur Verantwortung dazugehören. Und ich denke, ja, das ist eine große Erfahrung. Ich danke allen Admins, allen aktuellen und allen, die es mal waren. Und Danke. werden. Ja, und die es mal werden. Danke. Ja, lieben Dank für den netten Exkurs. Genau, wir hatten im April, um direkt überzuspringen, hatten wir einen schönen April-Scherz bei uns, dass die Shonen Sunday enthüllt, dass Detektiv Conan im Dezember enden wird, also quasi jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn Und es noch im Dezember sein wir sollte. lagen nicht sonderlich falsch. Huhuhu. Nee, das stimmt, im Nachhinein gesehen tatsächlich. Ja, also, was wir da mit im Anime zusammen getan haben. Ja, lest gerne nochmal nach, den April-Scherz finde ich nach wie vor sehr gelungen. Genau, zudem startete im April im Forum unser großes Monopoly-Projekt, das auch weiterhin noch läuft. Und wir hatten im Newsblog ein großes Detective Conan-Interview mit Egmont Manga, das Kevin geführt hat. Lieben Ja. Dank nochmal. Und lieben Dank auch Ja, ich an. bedanke mich an Stefan Ja. Lauthof natürlich. Ja, Also, wir natürlich auch alle, ja ich meine, klar. ich war ja zur Verfügung, ne? Also an Ja, mir aber hätte es ja jetzt nicht scheitern sollen. irgendjemand muss es ja auch führen, ne? Von Ja. daher, ja. Ja. Genau. Ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, an das ich gerne zurückdenke. Ja, vielen Dank, Stefan Lauthof, vielen Dank, Egmont Manga. Genau. Im Mai fand dann noch im Forum der große Charakter-Contest statt, mal wieder. Und wir hatten ein User-Treffen auf dem Japan-Tag, wie gewohnt. Auf der Dokumi im Juni hatten wir dann eine besondere Aktion, einen Detektiv Conan-Rätselspaß, der Oh mir ja. persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Auf der Dokumi, ich denke, es dürfte Kevin und Olli genauso gegangen sein, nicht wahr? Ja, auf Aber jeden Fall. bei dir ist es ja Also. so, dir macht ja alles Spaß, wenn es darum geht, Flyer zu verteilen, dann blühst du ja mal erst so richtig auf. Ja, genau, ja, danke. Also ich muss sagen, also ich habe es ja das erste Mal jetzt mitverteilt, die Flyer. Und ich muss sagen, also ich persönlich fand es sehr gut. Und es hat mir auch wirklich richtig Spaß gemacht, da auch mit den Gästen oder Besuchern der Messe auch in Kontakt zu treten und denen dann unser, ja, Gewinnspiel, was wir mit Kase hatten, das denen so ein bisschen näher zu bringen und zu erklären. Und ja, vielleicht können wir im nächsten Jahr wieder so eine Aktion starten. Lustig fand ich ja dann die Gewinnspielauflösung, sag ich mal, ne? Philipp, der da die Trittleiter da hält, Ja, die war genau. bestimmt nicht DIN oder ISO genormt, also so wie die aussah, ich dachte, die klappt mir gleich zusammen und ich dann, naja, aber ja, und die Menschenmenge, die einfach nur gewinnen wollte, ja, Ja. war nett, war nett, war F wirklich fünf Filme gab es, glaube ich, zu gewinnen, nicht wahr? Irgendwie Und so. zwei Mangas oder was, Ja, ne? also wirklich Und große eine Gewinne. DVD-Box. Ja. Ja, nochmal herzlichen Dank dafür an Kase. Es war wirklich eine super Aktion, hat riesen viel Spaß gemacht. Und gleichermaßen im Juni auch vielen Dank nochmal an Karin Lehmann. Wir waren ja wie gehabt, kann man fast schon sagen, im Synchronstudio. Wirklich ein großes Privileg, danke dafür. Und haben Live-Q&A gemacht, falls ihr euch daran erinnert. Auch sehr gut angekommen auch. Vielen Ja, Dank. genau. Dann nutze ich auch nochmal die Gelegenheit, um zu danken. Einmal natürlich Karin Lehmann, dann Mandy Lindner von TV Synchron, natürlich der Firma an sich selbst, TV Synchron Berlin GmbH. Kase danke ich, darunter Cecile, Janine und Dirk, glaube ich auch. Jetzt vergiss Und bloß keinen. Das gibt ja, das ist immer das Schlimmste, wenn man Ärger. dann jemanden vergisst. Ja. Genau, noch zum Live-Q&A, da danke ich natürlich euch, weil ihr die vielen und vor allem spannenden Fragen gestellt habt, die Karen ja wirklich sehr gerne beantwortet hat. Das war ja sehr lustig, auch im Café. Karen und Philipp schlemmern, da schön auf Japanisch. Und ich tippe mir da den Kevin am Fingerbund. Ackern, ja genau, sehr Ja, schön. das Geil, so war muss sehr das gut. sein. Sehr gut. Ja. Kann ich nur empfehlen. Kann man so machen. Ein Live-Q&A zu veranstalten, ja, das kann man empfehlen. Genau, dann im Juli haben wir im Wiki ein neues Hauptseitendesign eingeführt. Also wenn ihr das Wiki besucht und auf der Hauptseite unterwegs Großartig. seid, dürfte es euch garantiert schon aufgefallen sein, dass es ein bisschen anders aussieht als früher in den vergangenen Jahren. Zudem haben wir auch im Juli unser Fo Team im Forum erweitert, um Bariados, Schrägstrich Johannes und Paul. Freut mich sehr, dass wir unser Team vergrößern konnten. Ja, im September ging es dann schon weiter mit einem Wettbewerb zur Gestaltung eines neuen Banners bei uns, auch im Forum, der jetzt mittlerweile auch online ist. Vielen Dank da an den schlurfenden Kogoro. Genau, im Dezember noch abschließend gab es im Wiki jetzt auch wieder eine Aktion, einmal einen Adventskalender und im Forum eine Adventsaktion, die derzeit startet, beziehungsweise schon beendet ist. Genau, und im Dezember wurde jetzt im Wiki der Spoiler-Button abgeschafft, falls ihr den noch sucht. Den gibt es jetzt nicht mehr in der Form, wie es ihn bisher gab, sondern oben in den Artikeln stehen jetzt ab sofort Hinweistexte, Achtung, Achtung, hier können Spoiler sein, bitte nicht weiterlesen. Also ihr könnt nicht mehr auf- und zuklappen, sondern es ist alles frei verfügbar. Dadurch genau, ist auch das mobile Surfen leichter. Damit fördern wir quasi euer Verantwortungsbewusstsein und eure Fähigkeit, selbst zu entscheiden, was ihr lesen möchtet und was nicht. Ja. Und vor allem natürlich konnte so die Optimierung auf das mobile Design vollständig vollzogen werden, was sehr, sehr gut ist und auch sehr, sehr wichtig ist. Genau. Dem ist ja auch die neue Hauptseite geschuldet, weil die alte nicht ganz funktional war für die mobile Darstellung. Gibt es die neue Hauptseite und entsprechend auch die Abschaffung des Spoiler-Buttons in dem Sinne, weil es mobil einfach nicht mit der Technik funktioniert. Genau. Soweit zur Detective Conan Community, unseren drei Seiten, die wir haben. Und dann springen wir über zu den wirklich wichtigen Teilen, und zwar zum eigentlichen Jahresrückblick. Wir beginnen natürlich mit dem Anime in Deutschland, den wir allerdings im Vergleich zu sonstigen News-Podcasts ein bisschen unterteilt haben. Wir beginnen zunächst mit ProSieben Max, was ja die meisten von euch sicherlich interessieren dürfte, wo ja Detective Conan nach wie vor läuft. Im Januar gab es ja die Information, da muss ich natürlich erstmal zurückversetzen, im Januar oder beziehungsweise Anfang des Jahres lief Detective Conan ja nur in Einzelfolgen, das muss man auch nochmal berücksichtigen oder war gerade erst gestartet bei ProSieben Max. Hier gab es den Hinweis, dass Detective Conan weiterhin ungeschnitten gezeigt werden sollte, weil es da einige Diskussionen gab und ProSieben Max gab bekannt im Februar, dass Detective Conan weitergeführt werden soll, also nicht in dem Sinne, wie wir es heute vielleicht denken könnten, sondern damals waren ja nur 111 Folgen angekündigt. Das wurde jetzt erweitert auf 333 Folgen, die ja mittlerweile auch schon alle gelaufen sind. Wir sind ja mittlerweile in der Wiederholung. Genau. Im April gab es dann zu Christi Himmelfahrt den Detective Conan Marathon, wo 8 Folgen am Stück gezeigt wurden. Das ist übrigens die längste Detective Conan Sendedauer am Stück, die es bisher auf deutschem Boden gegeben hat, sozusagen. Ja. Sehr kurios. Auf deutschen Boden vielleicht nicht, aber in deutschen Bildschirmen. Ja, genau. Im Mai gab es dann wieder großen Diskussionsstoff um ProSieben Max. Und zwar gab es bezüglich des Anime-Marathons ein kleines Vorschauvideo, was eigentlich gar nicht so groß geplant war wahrscheinlich. Aber da wurden Szenen genutzt aus späteren Folgen, beziehungsweise eine Szene aus Opening 26, beziehungsweise Folge 530, was zu riesigem Diskussionspotenzial führte. Weil alle dachten, oh, neue Folgen confirmed, Fragezeichen, Rufzeichen. Naja, nicht ganz. Genau, im gleichen Monat noch wurde umgestellt, beziehungsweise wurde bekannt gegeben, dass Detective Conan ab Juli im Doppelpack gezeigt werden soll. Doppelfolgen ab sofort dann immer. Genau, und ab August ging es dann wirklich los mit der Diskussion bezüglich neuer Folgen, dass es neue Folgen geben soll. Wir sind dran, wir versuchen alles. Dann gab es dieses Quiz, beziehungsweise auch noch da unten drunter im September die Ankündigung, dass Detective Conan erstmal wiederholt wird ab der ersten Folge, was ja momentan auch läuft. Genau, aber der Hype bei ProSieben Max ist immer noch vorhanden, Stichwort neue Folgen. Ja, aber es ist, wie du sagst, der Hype bei denen ist vorhanden. Ne? Also, nicht ich mache das, nicht wir hypen hier irgendwas hoch, sondern das sind die. Und das finde ich super. Ja, wir hypen mit quasi, weil der Hype einfach da ist. Und ich denke auch, dass wir sehr gut dabei sind mit neuen Detective Conan Folgen. Bleibt abzuwarten, was dann 2018 folgt. Wenn überhaupt. Also wenn nicht bei denen, dann war es das wirklich. Also die Chance ist so gut wie noch dann nie. Also wenn es nicht passiert, dann müssen die Verantwortlichen bei ProSieben Max wirklich irgendwo ins Ausland fliehen oder so, weil dann sind sie hier nicht mehr sicher. Wir müssen die wie Harald Ebert erstmal zurücktreten und dann... Ja, vielleicht in die äquatorianische Botschaft. Nee, Thomas Eberlin hieß der, ne? Der ProSieben-Sat.1-Chef meinst du? Ja, Thomas Eberlin, ja. Nach so einer Aussage, also definitiv zurücktreten, finde ich auch. Ja, ich würde meine Aktien sofort verkaufen von der ProSiebenSat.1 Media AG und dann sind sie dann. Ja. Nein. Solltest du vielleicht jetzt schon machen, weil wenn erst rauskommt, dass die Folgen doch nicht bis kommen, dann sind die wertlos. Zack. Ja, stimmt. Ja. Aber ist schon mal, ja, auf jeden Fall gut, dass wir in diesem Jahr was bekommen haben. Und ich meine mich an den letzten Jahresrückblick zu erinnern, wo ich glaube, Kevin am Ende gesagt hat, es kommt noch was auf uns zu. Ich bin ganz sicher, ich spüre es im kleinen C oder war es der große? Ich weiß es nicht. War das nicht schon der Podcast davor oder war das letztes Jahr? Das kann tatsächlich sein. Ich weiß es nicht mehr. Das könnte ja auch mein Grenzmann gewesen sein, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendein C hat auf jeden Fall gejuckt. So viel weiß ich auch noch. Das war sehr interessant. Ja. Juckt ihr denn immer noch, Kevin? Oder hat er aufgehört? Nee, jetzt ist es mein Ringfinger, der juckt. Ach, okay. Ja. Echt? Gut zu aber wissen. Ich, nächstes Jahr mehr dazu. Heiratest du die neuen Folgen oder wie darf man das verstehen? geil. Nicht der Ringfinger. Ach so, okay. Der andere. Ja. Genau, dann springen wir auch direkt schon über, weiterhin beim Anime in Deutschland. Einmal zur TV-Serie bei Kaze, die ja jetzt auch erscheint dieses Jahr. Ich meine, es wurde letztes Jahr schon angekündigt. Genau, im Januar der Hinweis, dass Mord unter Freunden zu 100% ungeschnitten auf DVD gezeigt werden wird, beziehungsweise enthalten ist, dass diese eine kleine Szene mit Untertiteln enthalten sein soll. Habt ihr da schon genaueres in Erfahrung gebracht jetzt nach 11 Monaten? Ich habe die Untertitel nicht gefunden. Meine Hast du, sind die gar nicht drauf? Wie gesagt, ich hatte ja die damaligen DVDs noch, wo die Folge ja auch mit drauf ist von Viz Media und ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und da, wie gesagt, da. Nee, M4E. Nicht? Ja, M4E, ja klar. M4E. Viz Media ist ja Kaze. Ja, ja, hast recht. Also, ja, okay. Ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ja die DVDs noch und als ich die Episoden gesehen habe, wie gesagt, kam mir damals nichts vor, was hätte rausgeschnitten worden sein sollen. Kam dir nicht Spanisch vor, meinst du, ja? Okay. Nee, überhaupt nicht. Und ich muss leider auch sagen, also ich habe auch noch nicht die neue DVD-Box, weil ich ja noch die alte habe. Und deswegen habe ich auch noch nicht die alten oder die neuen DVD-Boxen gesehen, um vielleicht zu vergleichen. Also. Ja, jetzt musst du mal aufpassen, ne? Nicht, dass vielleicht dann das neue Logo kommt und du dann nicht mehr die Chance hast, die mit dem alten Logo zu kriegen. Das wäre ja fatal für die Sammler. Und für... Ja, definitiv. Für Philipp. Für Philipp. Wieso für mich? Ja, ja spenden Sie jetzt für Philipp. Ja, spenden Sie jetzt. Unter colinews.org. Und sein neues Planschbecken. Was? Ja, im Februar begann man dann schon damit, die TV-Serie bei Anime On Demand zu veröffentlichen. Seitdem erscheinen jeden Sonntag 2 neue Folgen, quasi chronologisch. Manchmal wird ein bisschen was verdreht, aber im Grunde läuft es alles der Reihe nach. Wir sind jetzt gerade so bei Episode, ja, lass mich nicht lügen, 86 bis 90 um den Dreh. Und ja, genau, die erscheinen dort weiterhin bis Folge 102. Ist ja aktuell die ersten 3 DVD-Boxen. Danach wird es ja weitergehen, denke ich. Aber ob es nahtlos daran anschließt, weiß man noch nicht. Genau, im März erschien die DVD-Box 1. Im Juni erschien DVD-Box 2. Dann im August äußerte sich Kaze erstmalig zu dem neuen Detective Conan-Logo, was ja auch heikle Diskussionen startete. Mhm. Aber zunächst noch im September DVD-Box 3 und im September auch passend zum Release der 3. DVD-Box wurden weitere Boxen angekündigt für das nächste Jahr, wo dann auch das neue Logo natürlich drauf enthalten ist. Genau, die 4. Box erscheint demnach im Februar mit den Episoden 103 genau. bis 129. Und dann im Mai, glaube ich, in 3-Monats-Rhythmus und August, ja, wenn mich nicht alles täuscht. Wieder 3 Boxen, wo dann die 2. Staffel enthalten ist, Folge 103 bis 182, falls euch das interessiert. Dürfte es, denke ich. Sind wir dann im neuen Jahr auch gut versorgt mit Detektiv Conan auf DVD. Genau. Und die enthalten ja, wie Kevin schon sagte, das neue Kaze-Logo dann. Das neue Detective Conan-Logo. Das neue. Genau, das Kaze-Logo ist ja schon neu, ja. Nachdem wir damals Anime virtuell auf den DVD-Boxen drauf hatten. Und dann Kaze Anime und dann kommt irgendwann noch. Ja. Ja, bleiben wir doch bei Kaze. Ja, genau. Und machen wir weiter mit der Filmreihe, beziehungsweise auch mit dem TV-Special, das ja auch erschienen ist. Zunächst im Januar gab es Spekulationen, ob im Mai eventuell der Film 20 in den Kinos gezeigt werden würde. Was man jetzt weiß, nicht ganz stimmte, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Genau, im Februar erschien das TV-Special Das Verschwinden des Conan Edogawa bei Anime On Demand und entsprechend auch im März auf DVD und Blu-ray-Disc, nachdem es um eine Woche verschoben wurde, oder knapp eine Woche, vom 24. Februar auf den 3. März, wo es dann letztendlich erschien. Da haben wir auch einen Audiokommentar zu gemacht, wie gesagt. Genau, im März wurde zudem der 20. Film für Herbst angekündigt. Jetzt ist er ja schon erschienen, wie wir wissen. Und ein Trailer zu Film 19 wurde nachgereicht, ja, warum großartig. Man das getan hat. Ja, es gab viel zu berichten im März damals. Die Filme 5 bis 12 sollten dieses Jahr noch bei Anime On Demand erscheinen. Ich sehe jetzt nicht so viel von diesen Filmen bei Anime On Demand, aber na gut, mal sehen. Vielleicht kommen sie ja noch am 31.12. um 23.59 Uhr, wer weiß. Genau, und zudem wurde bekannt gegeben, jetzt enthüllt, dass The Crimson Love Letter im Mai im Kino laufen soll und entsprechend lief es dann da auch im Kino und war auch sensationell, Detective Conan auf großer Leinwand zu sehen. Hat mir wirklich irrsinnig viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Also, und es waren gar nicht mal wenige bei uns. Nein. Also. Nö, bei uns auch. Also das Kino war mindestens zur Hälfte gefüllt. Hat sich bestimmt gelohnt. Bei uns war auch sehr viel los. Also alle haben irgendwie berichtet, dass in den Kinos viele Menschen waren. War wohl schon so ein Publikumsmagnet. Es gab aber auch viele Berichte über fast leere Kinosäle. Das muss man auch dazu sagen. Es kommt halt wohl sehr auf den Standort an, nicht wahr? Und wohl auch auf... Bestimmt. Also ja, zum einen darauf, ne? Und Conan ist jetzt nicht... One Piece oder Dragon Ball, ne? Muss man sagen. In Deutschland nicht unbedingt, nee. Aber kommt dicht dran. Und was man ja noch dazu sagen muss bei dem Conan-Film ist, dass er ja nur an einem einzigen Tag im Kino lief. Genau. Beziehungsweise man an halt zwei Tagen. Er wurde ja nochmal später wiederholt. Noch mal gezeigt. Ja. Genau, ich meine, Juni oder Juli war das, wo er nochmal, wahrscheinlich Juni, wurde er nochmal wiederholt. Genau, aber dann halt eben auch nur an einem Tag. Und ja, wenn man halt nicht an einem der beiden Tage Zeit hätte oder sich freigenommen hätte oder keine Ahnung, irgendwie verhindert dann war. Dann hätte man zu Animagic fahren können und den Film dort sehen können zum Beispiel. Da war er auch zu sehen, wir waren ja auch dort. Und es hat auch wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Und der Kinosaal, als wir dort waren, ich meine, am Sonntag war das, der war ja auch maßlos voll, also ich glaube, da wollten viel mehr rein, als Plätze da waren. Aus Sicherheitsgründen durfte man nur die Sitzplätze nehmen und niemand durfte stehen und so weiter und so fort, aber es war wirklich sehr, sehr voll und ja, grandios. Ja, grandios, ja, genau. Ja, und vor allen Dingen auch ja kurz nach Japan-Start, ne? Der Film hat ja nicht lang gedauert. Genau, im April startete der im japanischen Kino und dann im Mai entsprechend bei uns, beziehungsweise bis August zu Animagic, also ja, relativ zeitnah und wirklich gelungen. Ja, bisher auch die einzige Möglichkeit gewesen, den Film, zu sehen. Denn auf DVD und Blu-ray ist er noch nicht erhältlich. Dazu aber gleich auch noch eventuell, im Mai wurde auch noch bekannt, dass der 20. Film im September auf DVD und Blu-ray erscheint. Den haben wir jetzt ja auch schon. Gleichermaßen wurde im Juni bekannt, dass Rüdiger Evers die Rolle als Professor Agasa abgibt, was sehr bedauernswert ist, aber wir wünschen ihm natürlich weiterhin alles Gute. Im August sind die Detective Conan Filme bei Amazon Video abrufbar gewesen, beziehungsweise sind sie natürlich immer noch, oder können sie dort, abrufbar ist nicht ganz richtig, ihr könnt sie dort kaufen. Im Prime-Abo ist es ja meines Wissens nach nicht enthalten. Nein. Ja, dann im September noch ein paar wichtige Informationen, die so durchs Land kursiert sind. Zunächst gab es Diskussionen darüber, ob Film 21, den wir im Mai im Kino oder im Juni oder August im Kino gesehen hatten, schon synchronisiert wurde, denn die Synchronsprecher von Heiji und Kazuha werden umbesetzt für Film 21, so viel ist schon durchgesickert. Zudem sollen Film 1 bis 13 im kommenden Jahr ein HD-Upgrade erhalten. Das geht dann ab Februar los mit den ersten 13 Filmen, die ja noch nicht auf Blu-ray erschienen sind. Die erscheinen ja nochmal alle nach und nach auf Blu-ray. Und ja, gleichermaßen erschien im September auch Film 20 bei Anime On Demand und ein bisschen später auch auf DVD und Blu-ray. Soweit zum zur Filmveröffentlichung bei Kase. Selbstverständlich haben wir dazu auch einen Audiokommentar gemacht. Also könnt ihr gerne bei dem Special und bei dem Film 20 gerne mal reinhören. Dann machen wir noch kurz weiter mit einem Abstecher zu Magic Kaito 1412, nicht Magic Kaito Kid the Phantom Thief. Gar nicht, wie oft immer noch Leute verwirrt sind, Hä? Ich dachte, die Serie ist schon erhältlich. Weil einfach, Leute, lest einfach die Meldungen, okay? Danke. Das ist eine zweite Serie. Oh, genau, die eine von 2010 und die andere von 2014, soweit ich weiß. Eigenständige Serie. Die andere, die 2010 startete, Magic Kaito Kid the Phantom Thief, waren ja nur Specials sozusagen. Und Magic Kaito 1412 ist eine reguläre Serie, die tatsächlich wöchentlich lief und jetzt entsprechend bei Peppermint Anime erscheint. Genau, im März gab es erstmals Informationen darüber, ob Magic Kaito 1412 nochmal verschoben werden sollte, denn wir erinnern uns, letztes Jahr zur Animagic wurde angekündigt, dass Magic Kaito 1412 erscheinen soll. Nächstes Jahr, also in diesem Jahr, also 2017. Und im März dachte man dann schon nach, gibt es eventuell eine weitere Verschiebung. Im April wurde aber bekannt, nee, es geht auch noch 2017 los. Also auch kurios, ich meine, es wurde August 2016 angekündigt. Und man muss dann bestätigen, ja, es ist doch noch 2017, kommt's noch. Das ist echt verrückt, also... Also ganz ehrlich, Lizenzwahnsinn, ja. Das hat mit Verstand nicht viel zu tun. Also man kann ja nicht einfach irgendwas ankündigen und dann dauert es ja ein Jahr oder was, ne? Ja, über ein Jahr bis zur Veröffentlichung. Das finde ich schon ziemlich kurios. Und vor allem, ich greife mal einmal vorweg kurz, ging es ja noch um die Ausstrahlung bei Akiba Pass. Ich meine, wir wissen mittlerweile, Akiba Pass ist Geschichte. Und das hätte ja auch Peppermint schon, also... Peppermint hätte das auch schon, oder die wussten das ja auch schon, dass Akiba Pass keine Zukunft mehr hatte, zumindest schon seit ein paar Monaten. Und man hätte auch kommunizieren müssen, dass Akiba Pass nicht mehr, ne, jetzt, dass da tote Hose ist und dass Kaito dort nicht gezeigt wird. Gibt es Akiba Pass nicht mehr? Akiba Pass wird quasi eingestellt, wird umbenannt und dann laufen da noch ein paar der Serien von Akiba Pass. Und dann war es das. Zu Wakanim oder was? Ja, ich glaube, das heißt so, ja. Ja, okay, das ist der französische Anbieter. Naja, okay. Ah, interessant, das wusste ich noch gar nicht. Ja, genau. Aber Magic Kaito 1412 ist ja auch, falls ihr das online schauen wollt, bei Animax On Demand verfügbar. Falls ihr da zufällig Zugriff drauf habt, ist ja jetzt nicht sonderlich populär und weit verbreitet, aber immerhin eine Möglichkeit, das zu schauen. Genau. Ja, im August wurde bekannt, dass es ab Oktober erscheinen soll und dann ging es auch im Oktober los mit Volume 1 und im Dezember erschien jetzt Volume 2. Volume 3 und 4 erscheinen dann 2018, da hört ihr dann im nächsten Jahresrückblick was drüber oder naja, auch in entsprechenden News-Podcast genau. Natürlich. Ja, genau. Und im Allgemeinen, bei Conanews.org kann man es dann auch lesen. Genau, überall. Ihr bleibt auf dem aktuellen Stand, denke ich. Ja, ich finde es aber sehr schön, dass es mit Magic Kaito 1412 losgeht, beziehungsweise weitergeht. Es ist ja sehr sehenswert, dass die Serie auch in Deutschland erscheint, nachdem Magic Kaito Kid the Phantom Thief nicht gerade, ja, wie soll man das noch schön ausdrücken, nicht gerade beliebt war, um es so zu sagen, hat Magic Kaito 1412 jetzt ja die Möglichkeit, das besser zu machen und ich denke, das ist bisher ganz gut gelungen, nicht wahr? Ja, denke ich auch, denn auch wir haben da ja, Philipp, wir waren ja wieder zu Gast in Berlin. Genau, ja. Auch was Magic Kaito angeht. Möchtest du was erzählen? Du darfst auch gerne deinen Dank aussprechen zu den an die dann verschiedenen Personen. Dann danke ich erstmal natürlich Karin Lehmann, Peppermint Anime. Ich danke Oxygen Sound Studios GmbH und allen, die da involviert sind und waren. Ja, genau. Das war super. Dem schließe ich mich natürlich direkt an. Also wirklich vielen Dank dafür und es war wirklich einmaliges Erlebnis und hat auch, ich sage hier ganz ehrlich, es hat viel Spaß gemacht. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ihr könnt auch da gerne nochmal in den entsprechenden News-Podcast reinhören, falls ihr unsere direkten Eindrücke dazu hören wollt. Also es war sehr schön, dann auch mit dabei zu sein. Ja. Sowohl Julia Ajesh als auch Sven Gerhardt sind etwas sehr, sehr, sehr Besonderes. Also, ja. Vor allem, die beiden könnten in ihrer Art, wie sie synchron sprechen, unterschiedlicher kaum sein, was ja auch mit den Charakteren auch gut passt. Ich meine, Kaito Kid und Nakamori sind ja sehr unterschiedlich, aber dass die beiden auch unterschiedlich wirklich auch ihren Beruf ausüben, ist sehr lustig. Und zeigt ja auch, es gibt keine kein richtig, so spricht man synchron. Ne? Sondern die haben, der eine macht es so und der andere so, aber beide klingen 100% authentisch, 100% genial und 100% von Herzen dabei. Und das hat es so begeisternd gemacht. Für sie, aber auch definitiv auch für mich. Ja, und für die Fans, ihr habt ja noch jeweils auch einen Gruß von den beiden mitnehmen können. Ja, genau. Den habt ihr hoffentlich auch angehört. Von Sven Gerhardt bei YouTube und von Julia Ajesh im Conncast. Genau. Und wir hatten ja auch noch ein Grußwort von Juliana Jakobait von TV Synchron, als wir dort waren. Ja. Das ist auch dieses Jahr toll, erschienen. Ja. Also, Meine Güte. Lauter Verweise oder Freude für euch Fans. Das ist doch immer sehr schön. Ja, wenn das so weitergeht, haben wir bald alle Sprecher durch. Sonoko haben wir schon ran, Tobias Müller. Ja. Mal sehen, wenn wir noch vor die Kamera oder vor das Mikrofon zerren können. Wen wir uns noch krallen, genau. Ja. Genau, nach dem kurzen Abstecher zu Magic Kaito 1412 oder 1412 oder 1412, wie auch immer. Nein, ja. 1412 bitte. Springen wir über zum Manga in Deutschland. Da ist ja auch wieder einiges erschienen und angekündigt worden. Zunächst im Januar erschienen ist der Band 90. Und angekündigt wurde, dass Heiji einen eigenen Sonderband bekommt und der soll im November erscheinen, beziehungsweise ist jetzt mittlerweile schon erschienen. Genau, im April dazu gibt es einen eigenen Podcast. Genau, danke für den Verweis, Olli. Bin heute mal nicht ich für zuständig. Genau, im April wurde bekannt, dass Egmont Manga einen eigenen Sonderband zu Kogoromori plant. Ja, was ja auch nicht so ganz stimmt, aber na gut. Gleichermaßen wurde bekannt, dass der Heiji-Sonderband Best in the West heißt und im Mai ist die Special Black Edition Part 2 erschienen. Im Juni Band 91 erschienen, im Juli gab es wieder eine neue Abstimmung, endgültig zwischen Kogoro, Ran und den Detective Boys, wer einen neuen Sonderband erhalten soll, nämlich, ja, dann doch nicht Kogoro. Die Fans haben sich mehrheitlich für Ran entschieden. Ja, Stefan hätte gerne Kogoro gesehen als Gewinner und nicht nur er. Hätte er keine Abstimmung gemacht, wäre es passiert, aber na gut. Ja. Er bringt dir trotzdem bestimmt noch irgendwann raus. Davon gehe ich ehrlich gesagt auch aus. Wir machen so viele Umfragen. Ja. Ja. Und dann bekommt irgendwie Professor Andersson Sonderband. Alle bekommen einen, weil Kogoro nie gewinnt. Und du kriegst einen Sonderband. Sonderband. Was? Warum hat jetzt da Info Mieke gewonnen? Oder eine Info? Oder wer? Was? Ihr kriegt alle einen Sonderband. Ja, super. Ja. Das wäre der Hammer, oder? Das wäre wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Irgendwann haben wir alle Sonderbände zu allen Charakteren. Was? Campbell hat einen Sonderband? Immer noch nicht Kogoro. Wir brauchen noch eine Umfrage. Was willst du da für Fälle reinbasteln außer den einen? Überall, wo ihre Kleidung und sonst wie sonstige Sachen aufgetaucht sind oder was? Na gut. Also alle gewinnen außer Kogoro. Ne? Man muss ja sagen, irgendwie mussten wir aber auch kompensieren, dass wir dieses Jahr auch nur zwei Manga-Bände hatten, Band 90 und 91. Finde ich es ganz schön, dass man dann trotzdem über die Sonderbände mit Detektiv Conan versorgt ist. Ja, genau. Mit der Special Black Edition 2 und mit der Special Black Edition Part 3, die halt im August erschien und... Der Name, ey, also... Ja, herrlich, genau. Herrlich. Da muss man ja auch sagen, das hat immer sich zu einem gewissen Teil auch selbst in die Schuhe zu schieben, weil man ja 2016 schon ziemlich heftig rausgehauen hat an Material aus dem Katalog und dann Kusha Ayama hatte ja seine Pause und jetzt haben wir das Material aufgearbeitet und Japan kommt gar nicht mehr so viel nach aktuell. Jetzt haben wir in Deutschland ja auch... Ja, jetzt haben wir wieder eine Pause, ne? Japan, ja, aber da... Wer weiß, wie lange die geht. Dazu kommen wir ja noch. Aber, und ich meine, Egmont Manga hat schon für nächstes Jahr ja auch schon alle Bände angekündigt, die aktuell draußen sind. Das heißt, potenziell können wir vielleicht dann auch irgendwelche Bände erst 2019, 2020 sehen. So wie der aktuelle Veröffentlichungsstatus ist. Ja, sehe ich leider genauso. Also ich fand es ja auch geil, 2016 quasi fast jeden Monat was Neues in der Hand zu haben. Das war der Hammer. Aber vielleicht hätte man das doch ein bisschen mehr rationieren sollen. Auch für 2016. Wobei es vielleicht nicht schlecht ist, erstmal die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten und einen Hype sozusagen in Anführungszeichen zu erschaffen, der dann auch wirklich ein paar Monate hält. Und jetzt, wenn ein bisschen, ich sag mal, Flaute ist, naja, okay, so eine richtige Flaute haben wir ja auch nicht mit den ganzen Sonderbänden, ja, und so weiter. Aber 2016, das sind 12 Monate, fast gar nichts Neues, ne? Ich meine, Sonderbände schön und gut, aber ja, immer nur altes wieder zu coinen, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das stimmt natürlich. Man könnte natürlich eventuell ein paar andere Sachen nach Deutschland holen. Also was ich tun würde, wäre, ich würde die bisher angekündigten neuen Bände für Deutschland teilweise einfach verschieben. Ich würde vielleicht tatsächlich gucken, ob man nicht eventuell weitere Anime-Film-Comics holt oder irgendwie was in der Art oder meinetwegen auch die Super Digest-Books oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen könnte oder wird, aber... Also, Lasse hat gesagt, was mein Gedanke ist. Also, die Anime-Film-Comics ist vermutlich sowieso zu teuer mit dem Farbdruck für den Preis. Und außerdem. Ja, da kauft man sich einfach den Film, ne? Das ist ja. Genau, wir haben ja auch im Interview, ne, mit Stefan Hautuck haben wir erläutert, dass die Anime-Film-Comics nicht das Gelbe vom Ei waren für Edmund. Die Anime-Film-Comics und die Filme an sich kannibalisieren sich halt gegenseitig. Und das kann nicht der Sinn sein. Super Digest-Books, also. Das sind erstmal nicht so viele und naja, irgendwelche Guidebooks und so. Das Problem an den Anime-Film-Comics war ja schon immer, also zumindest in Deutschland, ich kenne die japanischen Preise jetzt nicht, wenn man die beiden kauft, dann kann man auch gleich einen Film kaufen. Ich meine, der Preis ist gleich. Ich meine, what's the point? Warum sollte ich den Film in zwei Büchern mit mir tragen oder irgendwo lesen? Und auch lesen auch müssen, halt das ist ja noch anstrengender, ja. Genau, ich kann auch einfach ansehen. Genau, dasselbe gilt ja auch für die Manga-Umsetzungen der Filme, die ja von Gosho Ayamas Assistenten gezeichnet werden, wie die Short Stories. Ja, genau, völlig. Was dann aber auch drei Manga-Bände sind, vollständig. Ja. Also ich glaube sogar teilweise Sonderbandgröße. Und puh, wenn man die auch für jeweils 6 Euro vielleicht, also ich meine, dann teilweise bei 3 ist man auch schon mal 18 Euro, für nochmal halt dieselbe Story. Und wenn sie schon die Short Stories nicht verkauft haben, weiß ich auch nicht, ob sich das lohnen würde. Die Short Stories sind ja auch nichts. Ja. Wie sieht's aus mit einer Light Novel? Wäre halt was ganz anderes. Das verkauft sich ja in Deutschland allgemein nicht so gut, wie ich hörte. Also Light Novels sind ja wirklich ein Nischenmarkt im Nischenmarkt. Ja. Ganz selten habe ich davon welche mal gesehen. Ich glaube, die zu Tokyo Ghoul werden doch. Und ich glaube, zu Attack on Titan kommen die auch raus. In Deutschland. Da kommen auch welche, aber das muss wirklich sehr lohnenswert sein, damit das klappt. Aber ich meine, das sind halt schon wirklich die Brecherserien dann für die Verlage. Ich meine, Tokyo Ghoul und Attack on Titan sind ja aktuell mit das bestverkaufendste, was der Manga-Markt zu bieten hat, sei es jetzt Deutschland oder Japan. Ja, oder halt, zum Beispiel Naruto sind, glaube ich, auch welche erschienen oder One Piece, aber... Ja, die machen auch bei Naruto aktuell diese Massive Editions, oder wie die heißen. Ja, aber das ist ja was anderes. Ja, genau. Da bin ich ja ganz gespannt, ob dann in 5 Jahren Edmund Manga kommt und sagt, naja... 5 Kommenwände in einem Massivband und dann können wir alle nochmal einkaufen. Wow. Die Best Editions sind doch auch aus Japan einfach rüber. Die Detective Conan Dreaded Edition oder was? Oh, ja, so in etwa. Nein, lassen wir das mit extra Farbzeichnung. Gut. Oh, da muss ich die haben. Ja, dann shit. Ja. Gut. Und bei extra Schwarz-Weiß-Zeichnung nicht, oder wie? Ja, finde ich nicht. Immer. Ja, so kennt man mich. Im August wurde zudem angekündigt, dass der Run Sonderband 2018 erscheinen soll, genauso wie Magic Kaito Band 5, der ja dann auch entsprechend 2018 erscheint. Und wir haben im Oktober exklusiv den Inhalt von Best in the West bekannt gegeben, der ja dann im November erschien, bekanntermaßen. Der Run Sonderband soll Karate und Orchideen heißen, ein sehr kreativer Titel, wie ich finde. Kreativ. Ja, der dann 2018, kreativ. Wie gesagt, erscheint. Genau. Ich freue mich ja besonders, muss ich sagen, auf den 5. Magic Kaito Band, weil ich die Kapitel darin auch noch gar nicht so kenne, also nicht alle. Und demnach freue ich mich da auf neues Material und ja, so viel gespoilert werden kann man ja in dem Sinne nicht. Von daher bin ich ganz froh, dann da mal wieder was Frisches sozusagen zu lesen. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Also es ist ja auch schon einige Zeit her, dass die Kapitel in Japan erschienen sind. Von daher, ja, bin ich dann gespannt, wie es bei uns in Deutschland umgesetzt wird. Und ja, was wir sozusagen, ob wir noch zusätzliche Inhalte dann auch wieder erleben werden in dem Band dann. Kommentare von Aoyama zum Beispiel. Stimmt, denke ich. Ja, man muss ja dazu sagen, der Band erscheint ja nur in der Treasured Edition und nicht in der normalen, also normalen, in der alten roten Ausgabe, sondern nur in der weißen Treasured Edition. Das nochmal dazu gesagt, bevor hier wieder Fragen aufkommen, die Kevin zur Weißglut treiben. Das sollte nicht passieren. Ja. Genau. Finde ich aber okay, muss ich sagen, weil das Neue ist jetzt halt das Neue und das Alte, das Rote, das ist, ich weiß nicht, wie alt inzwischen schon. Ja, wobei... Ja, ich meine, die haben auch gesagt, es gab ja lizenzrechtliche Probleme. Ja. Es gab ja jetzt auch Probleme, dass die Treasured Edition 1 bis 4 aber auch nicht mehr so leicht zu bekommen sein soll. Da gibt es Preise im Internet, wo die gebraucht gehandelt werden, das war sehr teuer. Naja, also... Die werden doch jetzt nachgedruckt. Ja, das ist ja die Frage. Ich weiß es noch nicht. Genau, davon gehe ich aus. Ja. Also, die werden ja schön blöd, wenn die einfach nur den fünften Band ins Regal stellen und dann stehen alle davor, ja, und fängt ihr bei 5 an oder? Ja, man könnte ja, man könnte ja den Preis nach oben drücken und sagen, streng limitiert, ja. Wahrscheinlich kriegen nicht mal alle, die Band 1 bis 4 haben, einen. Also vielleicht wird ja so das Geschäft angekurbelt. Nein, keine Ahnung. Ja, es gibt nur einen einzigen Band. Ja. Oder 4 Stück, wie die weißen Drachen bei Yu-Gi-Oh! Es gibt nur 4 Stück weltweit. Der Nintendo-Ansatz, wir liefern nur 10 Switches in diesen einen Laden. Aber das ist der größte Medienmarkt in der gesamten Stadt. 10 Switches. Nee, lieber besser noch eine Nintendo Classic Mini. Richtig. An ganz Europa. Ja, schlagt euch drum. Ich möchte noch etwas dazu sagen zu der Treasured Edition und Magic Kaido Band 5. Wer ernsthaft darüber rumheult, dass, oh nein, die rote gibt's nicht, das sieht nicht schön in meinem Regal aus, ganz ehrlich. Also. Naja, und vor allem, also ich habe mir ja beide importiert, vielleicht wissen das einige, vor allem der Inhalt in der Treasured Edition, also ich finde den toll, mit den Farbseiten und all dem. Das ist super, ja. Der war ja schon immer toll. Also. Würde ich nicht wissen wollen, ehrlich gesagt. Also, es fehle für mich keinen Grund, freiwillig zur normalen Edition zu greifen, außer ich bin ein totaler Sammler, ne? Aber sonst gibt's keinen Grund. Außer der Preis. Ja, der 1 Euro oder 2 Euro oder was, ne? Also in Japan sind die Treasured Editions auch schon doppelt so teuer wie die normalen Bände im regulären Handel. In Deutschland, glaube ich, 5 Euro waren die normalen Bände, 57 ja die Treasured Editions. Und ich glaube, die normalen Editionen in Japan waren 450 Yen und die... Ja. Treasured Editions dann 800 bis 900 Yen. Ja, dafür kriegt man ja in der Treasured Edition, wie gesagt, auch Farbseiten und Kommentar von Aoyama geboten. Also ich muss sagen, wenn man tatsächlich damals die Bände 1 bis 4 in der roten Ausgabe gesammelt hat und jetzt nicht der größte Kaito Kid-Fan ist, dann kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, ja, nee, nochmal die 30 Euro für die 4 Treasured Editions auszugeben, sehe ich nicht ein, wenn ich den Inhalt schon quasi habe und das andere dann auch irgendwie bei Freunden oder sonst wo lesen kann. Ja, musst du ja auch nicht. Kauf doch einfach Band 5 fertig. Ja, genau, das wollte ich ja gerade erzählen. Danke, dass du mich gesagt hast. Aber es gibt ja auch wirklich ernste Leute, die sagen, nee, das kaufe ich nicht. Das sieht in meinem Regal nicht schön aus mit den anderen. Ja, sieht's auch nicht. Ja, aber ganz ehrlich, die hast du... Ja, das ist dann halt Pech. Die Probleme hast du aber immer. Wie zwangsgestört kann man denn sein? Das muss das doch. Ja gut, das ist wie mit dem neuen Logo, was neu gekommen ist. Na, dann sieht es halt anders aus und dann steckt man halt nicht drin. Oh ja, dann muss ich die anderen Filme alle verkaufen. Sieht nicht gut aus. Ja, und vor allem bei den Manga-Bänden auch. Conan Egmont, das Logo hat auch gewechselt. Ja. Bei Band 75 das dritte Logo, tja. Alle davor muss ich rauswerfen. Ja. 75, oder, meine ich? Ja, ne? 75, ja. Und auch bei der Treasured Edition hat es ja gewechselt von Band 3 auf Band 4, wo man sich ja ewig drüber aufregen könnte. Aber immerhin hat es jetzt einen Sinn, dass jetzt nämlich Band 5 auch das neue Logo, hoffentlich. Wir kriegen noch eins. Das alte Logo wieder, was? Das erste. Ja, das allererste, ja. Für Shits und Giggles einfach nur. Und so gucken, wie die reagieren, ne? Nee. Einfach Egmont Manga mit Comic Sans geschrieben. Tada! Ja! Okay, das will ich kaufen. Das kaufe ich. Das ist cool. So blöd, dass es cool ist, ja. Ah. Man kann es auch übertreiben. Also man kann sich auch überempfindlich verhalten. Ja. Also kauft einfach dann Band 5, wenn ihr die rote Ausgabe vorher hattet. Und jetzt machen wir weiter. Wenn euch das stört, dann kauft doch einfach die anderen 4 auch in der weißen Ausgabe. Wenn ihr, bevor ihr euch ewig drüber aufregen wollt, legt ihr 30 Euro auf den Tisch und ihr habt die anderen Bände auch. Na gut. Ja. So, oder ihr verkauft einfach eure alten roten, kauft den fünften gar nicht, dann habt ihr zwar nichts, aber dann könnt ihr euch aufregen, ne? Das finde ich gut. Also ich meine, Kevin, wenn so ein armer Con-Newsleser zu dir kommen würde und sagen würde, Kevin, kann ich deine 4 weißen Magic Kaito-Bände haben für 100 Euro das Stück, da würdest du auch nicht Nein sagen, oder? Ich bin dabei. Okay, so, verkauft. Alles klar. Also meldet also, euch. Richtig, wenn ihr da, also PM an Kevin im Forum oder irgendwo sonst, dann 100 Euro pro Stück für die vier. Genau. Damit dieses Gesinde endlich loswerde. Das passt nicht in meinem Regal. Ja, und dann. Und dann zufällig, wenn die nachgedruckt werden, verschwinden zufällig vier Exemplare aus dem Egmont-Manga-Lager. Ja. Irgendwie, mysteriöserweise. Ja, gut, machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Und da möchte ich zunächst starten mit der Veröffentlichung der japanischen Kinofilme. Es ist ja wieder ein neuer Film erschienen und ein weiterer wurde angekündigt. Wie auch in den letzten Jahren schon. Es ändert sich nichts am Ablauf. Im April wurde Film 21 in japanischen Kinos veröffentlicht. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Im Mai lief er ja bei uns im Kino. Im Mai wurde dann bekannt, dass der 21. Film, der ja einen Monat zuvor in Japan gestartet war, einen neuen Einspielrekord erreicht hat. Wieder mal ein weiterer Film von Detective Conan, der einen neuen Einspielrekord erreicht hat. Genau, im Oktober, nach einer kleinen Durststrecke, wurde dann bekannt, dass Film 22 starten soll, beziehungsweise der genaue Termin wurde bekannt. Eigentlich wurde die Ankündigung zu Film 22 ja schon im April gefällt, nach Film 21 im Auto, bekanntermaßen. Wie immer. Genau, wie immer, wie in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht, seit wann das üblich ist, aber schon seit Jahrzehnten, wollte ich fast sagen. Seit, 10 Jahren bestimmt. Seit Film 1? Ich würde mich nicht festlegen, ja. Genau, im November und Dezember gab es dann auch den offiziellen japanischen Titel, das Gosho-Poster und der erste Trailer wurde auch schon veröffentlicht. Wunderschönes Poster, also mein lieber Mann, alle mal anschauen. Ja, super. Also wir können uns freuen auf Film 22. Ich denke, es wird wieder, um es zu sagen, grandios. Nicht wahr, Lasse? Ja, das wird bestimmt ganz toll, Film 22. Ich höre die Ironie raus. Also so spricht Lasse normalerweise nur, wenn neben ihm jemand steht mit einer Pistole und an den Kopf fällt. Dann spricht er so, ja, natürlich, nein, mir geht es gut. Der beste Charakter aus Film 20 kommt wieder zurück, ja. Okay. Wer dann, Genta? Achso. Okay. Nee, Toro Amuro. Habe ich nicht gesagt. Ist mal Spoiler, ne? Jetzt lasse, bevor du jetzt hier noch irgendwelche. Also, Toro Amuro, Schrägstrich, und dann Konter, Schrägstrich, und sechs Identitäten. Lasse, jetzt Schluss, ne? Ich glaube, wir können uns auf den Audiokommentar freuen. Ja. Toro Amuro, International Man of Mystery. Genau. Wie viele Spitznamen hat er wirklich? Film 21 ist ja, habe ich da schon mal im News-Podcast drüber geredet, dass Film 21 auch der erfolgreichste japanische Film dieses Jahr sein wird. Das hast du schon gesagt, ja. Ja. Das ist natürlich auch, also Conan, die Anime-Filme werden immer größer. Die Filme werden größer? Ja, seit 2012 werden die immer größer. Also, dass sie mehr Geld einbringen. Ach so, ich hab ich gerade voll falsch gesagt. Die Filme werden größer, als ob die irgendwie so länger werden. Immer so 10 Millionen drauf. Conan schluckt ein Schrumpfgift, die Filme schlucken Gigantongift. Ja, jedes Jahr, wenn ich mir einen Torrent ziehe, wird die Datei größer, immer größer. Ja, du Lasse, das liegt daran, dass sie jetzt nicht mehr in 360p verteilt werden, sondern mittlerweile in Full HD, ne? Das ist nur mein Grund. Ich habe immer noch über dieselben Quellen wie Osama Bin Laden gezogen, wo nur die schlechte Qualität drin ist. Ja, daran liegt es. Okay. Natürlich. Gut, machen wir weiter mit der eigentlichen spoilerfreien Zone. Da haben wir auch ein paar Meldungen, die weltweit so kursiert sind, die wir für wichtig erachten, um sie euch näher zu bringen. Zunächst im April ist die Theatrical Anime Detective Conan Main Theme Song Collection 20 All Songs veröffentlicht worden. Ja, wow, ohne zwischendrin zu atmen. Voll gut. Vollkommen korrektes Englisch von den Japanern in der Benennung ihrer Merchandise-Produkte. Und von mir auch entsprechend fachmännisch ausgesprochen, nicht wahr? Ja, gut. Ich habe es nur aufgenommen, um den Namen nochmal aussprechen zu dürfen. Falls ihr möchtet, ihr dürft es auch gerne mal versuchen. Es ist Ende des Jahres. Theatrical Anime Detective Conan Main Theme Song Collection 20 Awesome. Ja, und wenn ihr es dann geschafft habt, schaut ihr euch am besten mal meine Fotos an. Ich habe das ja quasi ausgepackt und in einer kleinen Meldung zur Show gestellt. Mario WL packt aus. Ja, so ein Geil. Also, schöner Inhalt. Nicht unbedingt, also ein paar Extras sind dabei, aber keine, die man jetzt hervorheben müsste. Also, das sind Extras, nach denen man nicht gefragt hat. Also, ich meine, danke, aber das brauche ich nicht, will ich nicht, aber danke. Postkarten auch wieder? Ja. Nee, da war dieses Klebeband. Dieses Klebeband in Form mit einer Filmrolle und so. Oh, Gottes Willen. Ich meine, what? Kannst du den Tater ja absperren? Gut. Aber trotzdem, die CDs sind echt super. Also, da hat man ordentlich Hörspaß mit. Genau, zudem wurde im April bekannt, dass von Gosho Aoyamas Werken insgesamt 200 Millionen Exemplare verkauft wurden. Auch diese Meldung natürlich 1A und sehr schön. Gleichermaßen eine traurige Meldung aus Italien. Dort ist nämlich die Synchronsprecherin von Konin Edogawa verstorben, was natürlich sehr, sehr schade ist. Ja, Synchronsprechertode sind natürlich immer mehr oder minder tragisch immer, aber natürlich für die Fangemeinde oft nur mehr oder minder bewegend. Wenn es immer um Hauptcharaktere geht, dann, ja, dann sind sie alle vereint in der Trauer, sag ich mal. Ja, das ist natürlich auch, wenn man dann die Sache als Kunstwerk sieht, so die Serie, dann ist das natürlich immer irgendwie ein Abbruch. Dann ist dann halt immer was Neues, was dann kommt. Naja. Und Italien hat ja auch also öfters neue Folgen bekommen, ne? Wir holen bald auf, habe ich gehört. Ja. Wir sind dran, hat jemand mir zugeflüstert. Mhm. Wir versuchen alles. Wir versuchen alles. Ja, ja, ganz sind die jetzt nicht bei Mitte 600 inzwischen? Sehr weit. Also 600 habe ich auch gehört, ja. Ja. Beneidenswert. Sehr. Genau, im Mai ist dann ein komödiantisches Spin-off zu Detective Conan in Japan gestartet, zum Lebensalltag des Täters. Finde ich immer noch sehr schön, dieses Spin-off. Kommt das hier. Das kommt nach Deutschland. Ich habe das gehört, komödiantisch. Ja, sehr schön, in Anführungszeichen. Es ist nicht gut. Es ist halt der erste Gag. Oh, das ist die Täter-Silhouette und oh, auf dem Cover, da dabbt die. Ja, das ist ja hip und lustig, aber puh, also der Zeichenstil und der eigentliche Humor, das trägt nicht sonderlich lange über diesen anfänglichen Gag von die Täter-Silhouette ist eine tatsächliche Person, vielmehr, und da ist es auch irgendwie, der kommt aus einer Familie von Täter-Silhouetten. Ja, das klingt auch schon, schon als Baby das klingt so. Auch schon mal gut, ja. Ja, sonderlich lang hält das nicht. Also da ist ja jetzt auch in Japan der erste Band jetzt im Dezember erschienen. Also der erste Sammelband, die werden ja auch in Magazinen. Gibt es mehrere dazu? Wie viele ist geplant? Weiß man da irgendwas? Nö. Also aktuell wird es halt in dem monatlichen schon seine Super veröffentlicht und der erste Sammelband kommt jetzt raus und die Serie hat noch kein Ende. Das brauchen wir in Deutschland unbedingt. Ich will das also lesen. Wie lange die gehen wird, also vielleicht 4 Bände. Ist das denn von den Assistenten gezeichnet oder wer ist da? Nee. Das ist diesmal sogar noch ein anderer Mangaka, den sie sich dafür herangeholt haben. Ah, okay, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber es ist auch schon ein bisschen her, dass das natürlich war. Im April, beziehungsweise Mai. Ja, genau. Ja, gut, das kombinatische Spin-off läuft dann offenbar noch. Danke für das Update. Zudem im Juli wurde bekannt, dass Mai Kugaki einen Weltrekord erreicht hat. Die meisten Titellieder in einem Anime, und ich meine, da sind da mittlerweile auch schon wieder 2-3 Songs dazugekommen. Also das dürfte man auch mal aktualisieren. Genau, sie hat einfach am meisten Songs für eine Anime-Serie gesungen, sprich für Detective Conan. Zahlreiche Openings, Endings, ja, Film-Endings, überall war sie mit dabei. Also wirklich, Hut ab, kann man da nur sagen. A la Bonheur. Ja, sehr beeindruckend. Conan auch mal in einem, ja, oder jemand, der mit Conan zu tun hat, in einem Guinness-Buch der Rekorde zu sehen. Das ist schon, denke ich, etwas, eine hervorragende Leistung, die man nicht einfach abtun kann. Ich meine, allgemein, wer in dem Buch ist, dem kann man also, ich meine, dann, der hat meinen großen Respekt, ja. Und dazu gehört auch natürlich Mai Kugaki, die aber nicht erst seit diesem Weltrekord meinen großen Respekt hat. Ja. Sie macht ja gute Musik, die ich ja gerne höre. Nicht jedes der Lieder finde ich rekordfertig gut, aber insgesamt schöne Musik, schöner Rekord. Ja. Glückwunsch. Gut, im August 2017 wurde eine Top 10 der besten Detective Conan Fälle veröffentlicht oder unter den Fans ausgewählt. Ich denke, da kam rüber über die Top 10 aller Detective Conan Fälle, die es jemals gab. Es sind ja über 290, meine ich jetzt schon. Also da kann man ja ewig diskutieren. Falls euch das interessiert, hört am besten in den News-Podcast rein, lest die News, oder schreibt bei uns im Conan-Forum eure Top 10 der besten Detective-Conan-Fälle mal auf. Das würde mich, denk ich, auch brennend interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Genau. Im Oktober ist ein Buch zum 30. Jubiläum von Gosho Aoyama als Mangaka erschienen. Und im Dezember dann, ja, zwei Monate später, wurde bekannt, dass Detective Conan erstmals für, naja, nicht erstmals, aber jetzt wieder für unbestimmte Zeit pausieren wird, muss, was auch immer. Auch eine sehr tragische Meldung tatsächlich. Also, was da im Argen ist, das weiß man nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man das wissen möchte. Auf jeden Fall von mir herzliche oder alles Gute an Aoyama. Ich wünsche ihm gute Besserung, gute Genesung. Alles Glück der Welt, was er braucht. Ich denke, ja, dass er wieder schnell fit wird. Ja, muss ich von mir natürlich auch gute Besserung. Und ja, ich hoffe, dass er sich dann jetzt in der Pause dann auch richtig erholt und quasi nicht irgendwie wieder unter Zeitdruck denkt, ja, sobald es ihm wieder ein bisschen besser geht, so jetzt aber wieder ran an den Zeichentisch. Also man kennt ihn ja schon so eher als, ja, Zeichnen ist ihm sehr wichtig. Und war das nicht auch damals, ziemlich, dass er nach dem Erdbeben irgendwie direkt gleich wieder an den Zeichentisch gegangen ist? Ja, irgendwie sowas meine ich mal gehört zu haben. Ja, gut, aber ich meine, Erdbeben sind in Japan. Also. Ich wollte gerade sagen, Erdbeben haben in Japan einen ganz anderen Stellenwert und sind da ja auch deutlich häufiger als zum Beispiel in Deutschland. Ich glaube, Olli meinte, dass das große Erdbeben 2011 mit dem Tsunami und der Reaktorkatastrophe, oder was meintest du? Ich weiß es nicht mehr genau, welches. Das war das, wo das im Umlauf war. Also es war ja schon ein heftiges Erdbeben, aber die Arbeitsmentalität in Japan ist ja ungebrochen, kann man eigentlich sagen, dass sie sofort wieder. Und die Gewohnheit an Erdbeben, das ist so, oh, das blöde Erdbeben, ich habe eine Deadline. Leute. Meine Stift ist verwackelt. Mann, ey. Ja, wir neues Antigummi kaufen. Ist natürlich eine Meldung, die in irgendwie einen Schatten am Horizont erblicken lässt. So, es kam ja da vorher, ich glaube so zwei Wochen vorher auch schon die Meldung, wie Gosho Aoyamas Tag aussieht mit seinen 20 Stunden, 5 Tage die Woche. Und er war ja schon mal im Krankenhaus. Wir hatten ja da die gute Besserungsaktion über Conan News. Also. Da muss man wirklich festhalten, also dieser reduzierte Schedule mit 20 Stunden nur 5 Tage die Woche, das ist, hat nicht so viel gebracht scheinbar. Weil ich meine, das ist ja schon deutlich reduziert im Vergleich zu anderen Mangaka. Ne? Bei anderen Mangaka ist das 21 Stunden 7 Tage die Woche, also bei so gut wie jedem. Und dass Gosho sich schon so zurückgenommen hat, ist schon tatsächlich was Großes, aber viel gebracht hat scheinbar nicht, er überarbeitet sich immer noch. Ja, kurios. Übrigens, für alle, die es immer noch nicht gecheckt haben, wöchentliche Manga-Serien zu machen, ist die Hölle. Das ist auch nichts Besonderes von Gosho irgendwie. Das macht jeder so. Das zerstört Menschen wirklich. Es wird nicht ohne Grund als wirklich Hölle bezeichnet von Leuten wie Oda's One Piece oder Naruto's Kishimoto. Das sind halt wirklich solche Arbeitszeiten, jahrelang. Immer, jeden Tag. Und das geht so weiter. Und es muss immer weiter arbeiten, bis du entweder du stirbst oder wirst krank oder wirst abgesetzt. Naja, 30 Jahre jetzt, ne? Das ist auch schon eine beachtliche Zeit dann mit so einem Rhythmus, beziehungsweise reduziert ist ja trotzdem die Hölle. Also ich möchte nicht werktags 20 Stunden arbeiten, also es tut mir leid, möchte ich ungerne. Die Arbeitsbedingungen in der wöchentlichen Manga-Veröffentlichungsindustrie, das ist wirklich sehr harter Tobak. Das belastet einen Menschen sehr. Und es ist auch immer noch eine Industrie, die sich teilweise weigert, die Grenzen des menschlichen Körpers anzuerkennen und die Leistungsgrenzen, was ein Mensch ertragen kann. Und das zeigt sich dann eben auch. Das ist ja auch nicht nur Gosho. Es werden ja auch immer mehr Serien öfter mal unterbrochen, wegen gesundheitlicher Probleme der Autoren. One Piece ist da ja auch ein Beispiel. World Trigger ist seit Ewigkeiten auf Pause. Berserk, Hunter x Hunter oder Hunter x Hunter. Das ist leider nichts Besonderes. Hoffen wir mal, dass es nur Überarbeiten und kompletter Burnout ist. Und nicht. Es gibt ja auch schon die Leute, die sagen, wegen gerade aktuellen Spoilern, die existieren, dass er jetzt das Goshos Ende naht und er deswegen die Serie schnell zu Ende bringen will, die jetzt überhastet. Das hoffen wir natürlich alle mal nicht. Und wenn wir auch seine Äußerungen jetzt gesehen haben zur Pause, die ja recht locker, flockig, scherzlich aufgelegt waren und auch das große Interview, was wir ja auch im Newsblog veröffentlicht haben, was er ja nach dem aktuellsten Kapitel geführt hat, da wirkt er ja auch sehr entspannt und nicht sonderlich ernst, also hoffen wir mal, dass es wirklich ist mit einfach nur wirklich heftiger Burnout von viel zu viel Arbeiten und dementsprechend irgendeine Krankheit, die er sich wegen dem Stress eingefangen hat und dass er jetzt ein bisschen sich ein paar Monate ausruht oder zwei, drei und ärztliche Behandlung bekommt und dann irgendwann nächstes Jahr der Manga weitergeht. Also ich hoffe auch, dass er keine echten, bösen körperlichen Schäden hat oder davon trägt, denn Stress im Allgemeinen kann ja auch zu Geschwüren führen, Magengeschwüren zum Beispiel, das ist ja alles bekannt in also der Medizin. Das Einzige, was man weiß, oder weiß man es oder weiß man es nicht, ist ja, dass 2015, als er im Krankenhaus war, hat ja Yahoo Japan quasi in ihrer Boulevardabteilung, gab es einen Artikel, der spekulierte, ob er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Ja. Was sich nicht bestätigt hat. Also es klang jetzt zumindest alles nicht so, als ob er wirklich tödlich krank wäre oder halt wirklich sowas Heftiges wie Krebs hat. Und ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht hoffen. Also ich denke, wir sollten auch nicht den Teufel an die Wand malen. Nee, also man weiß halt nichts. Man kann das Schlimmste befürchten, das Beste hoffen. Ich glaube ganz fest daran, dass wieder alles gut wird und dass Gusch in 2 Monaten oder 3 Monaten zurückkommt und ich denke die Serie auch normal fortgeführt wird. Ich denke vielleicht, dass es dann in den nächsten Jahren eventuell ein paar weniger Kapitel pro Jahr gibt, aber das ist ja auch kein großer Abbruch. Also ich denke, wenn er noch ein bisschen weiter zurückfährt, sofern das möglich ist, und halt weniger veröffentlicht, dürfte es auch ja voll im Rahmen sein. Ich meine, wir sollten dann wirklich zufrieden sein, dass es auf jeden Fall weitergeht, wenn es denn weitergeht, was sehr zu hoffen ist. Es geht weiter. Gut. Hat er gesagt. Ja, hoffen wir mal, dass dann auch die Redakteure der Shonen Sunday das auch entsprechend mal einsehen oder wer auch immer diesen ganzen wöchentlichen Stress da verursacht hat. Es ist ja das System, denke ich mal, ja, wenn es in allen Serien so gemacht wird. Das sind die Leser. Ja. Ja. Das ist einfach. Ja, die wollen ja, dass es wöchentlich reinkommt. Ja. Nee, heißt die Leser? Das Magazin will das. Weil das Magazin will, wir brauchen hier jede Woche unsere Serien. Und das Magazin sagt, wir haben jetzt, wo Magi oder Magi zu Ende ist und wo Silver Spoon permanent Pause macht, weil Hiromu Arakawa irgendwie lieber für einen anderen Verlag ihre Umsetzung von einem Light Novel zeichnet, haben wir außer Conan keinen Verkaufsschlager in der Liga mehr. Das heißt, wir hätten das schon gerne im Magazin. Und ich hoffe mal, dass dieses Mal ist die Pause ja nicht unbegrenzt, weil Gosho Aoyama im Krankenhaus liegt. Das ist ja diesmal nicht. Zumindest wird es nicht kommuniziert und beim letzten Mal wurde uns das kommuniziert, also schließe ich daraus, dass wenn es jetzt wieder so wäre, dass sie uns das auch sagen würden. Darf ich mal dich direkt fragen, was du denn vermutest, wie lange diese Pause, also einfach ins Blaue hinein, wie lange das wohl gehen könnte und wie du dann das danach siehst? 2-3 Monate würde ich schon vermuten, also jetzt den restlichen Dezember und dann Januar, Februar. Da wäre ich nämlich auch so verblieben, dass es vielleicht März, April weitergeht, eventuell mit dem neuen Film, dass man da nochmal die Rückkehr so ein bisschen anpeilt oder, also wirklich keine Ahnung, aber ja. Also das nächste große Ding ist, also erstmal, was ich noch kurz hoffen wollte, dass die Pause jetzt unbegrenzt ist, weil vielleicht die Ärzte gesagt haben, weil er jetzt eben wegen Stress und überarbeitet ist, dass sie keine feste Deadline setzen sollten, bis wohin er wieder gesund sein muss, quasi, um irgendwas einzuhalten. Ja, das ist gut. Und dass vielleicht die Pause deswegen jetzt unbegrenzt ist, damit er sich ohne diesen am Horizont stehenden Endpunkt erholen kann, hoffentlich. Und was ich noch sagen wollte, dass der wichtigste Termin aktuell ist der 3. Januar, weil da findet der alljährliche Let's Talk with Gosho Aoyama Day 2018 statt. In seiner Heimat Totori zu den Neujahrsfeierlichkeiten. Das findet seit auch gut 10 Jahren irgendwie da jedes Jahr statt. Der wurde schon im September angekündigt und Gosho hat jetzt auch inzwischen verlauten lassen, dass er da auch teilnehmen wird diesmal. Es wird nicht abgesagt, trotz der Pause. Das heißt, da wird er dann wie jedes Jahr hinkommen zu diesem Fan-Event, mit der Community treffen und dann gibt es wieder das Übliche, halt Meet and Greet und sowas, ein paar Quizzes, Merchandise, Autogramm, Foto und sowas. Also halt wirklich ein Community-Treffen jährlich und das ist natürlich beim Q&A, da gibt es natürlich die beste Möglichkeit für Gosho die Fans zu informieren, beziehungsweise auch die japanischen Fans ihn fragen können und die Japaner posten das immer sehr aktiv auf Social-Media-Seiten, also werden wir da am besten auch von erfahren. Also das ist jetzt aktuell der nächste Termin, zu dem man was erwarten kann, wann es denn irgendwie oder wie es aktuell steht und wann es weitergehen könnte. Genau, das lest ihr ja auf jeden Fall auch, wenn da irgendwas bekannt werden sollte bei conennews.org. Wir werden euch darüber informieren, sobald es Neuigkeiten gibt. Ihr kennt uns ja. Genau. Ja. Soweit zu Gosho Aoyamas vorläufiger, unbestimmter unbegrenzter, unbegrenzt klingt irgendwie so, als wäre es für die Ewigkeit, Pause. Ja, damit sind wir auch durch mit der spoilerfreien Zone und ich muss jetzt zu diesem traurigen Anlass auch noch Kevin verabschieden. Ich denke, du traust nicht so groß im Vergleich zur anderen Sache, aber ja, nee, trotzdem muss ich das hier tun. Kämpfen. Ich komme klar. Wir hören uns ja definitiv nächstes Jahr wieder, nicht wahr, Kevin? Mit Sicherheit, ja. Es sei denn, er macht auch eine unbestimmte Pause. Ja, und wenn, dann hätte die aber andere Gründe als... Aoyama ist Kevins großes Vorbild, ich merke schon. Nee. Höchstens finanziell. Von der Arbeitszeit nicht? Nein. Nee. Okay. Gut. Ja, danke, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Vielen Dank. Schönes Fest, ne? Danke. Allen anderen demnach viel Spaß beim Weitersprechen und beim Lästern über mich und den Zuhörern viel Spaß beim Weiterhören mit den Spoilern. Ja. Genau. Tschüss, ciao. Mach's gut, Kevin. Ciao. Tschüss, bis nächstes Jahr. Gut, dann machen wir noch. Ja? Entschuldigung, ich hab nur gegeben. Die Pause war jetzt so lang, da dachte ich. Naja, gut. Egal. Ja. Dann dachte ich, kann man, ne? Gut, dann machen wir auch, wie gesagt, weiter mit dem Anime in Japan, beziehungsweise wir hatten ja schon die Kinofilme besprochen, also es geht eigentlich hier hauptsächlich um die japanischen Episoden, die im Fernsehen liefen. Wir hatten im letzten Jahr, also in diesem Jahr 2017, 42 neue Folgen, die ausgestrahlt wurden. Davon war genau die Hälfte, nämlich 21 Füllerfolgen. 21 Folgen waren Filler. Wir hatten zudem 8 remasterte Episoden, also Episoden, die einfach nochmal, naja, neu aufgelegt wurden, nochmal gezeigt wurden. Genau, ansonsten denke ich, die Hälfte Filler ist schon eine recht hohe Quote. Aber wir hatten natürlich auch dieses Jahr ein paar Highlights mit dabei, selbstverständlich. Zum Beispiel die Erinnerung an die Kirschblüten, klasse. Halt das Kindergarten-Flashback mit Ran und Shinichi. Und jetzt ganz aktuell als Highlight dürfte dich sicherlich auch gewesen sein, der Zauberer der kleinen Wellen, der Fall, der ja kürzlich erst lief. Genau, wir hatten 2 neue Openings dieses Jahr, deren Titel ich hier nicht aussprechen möchte, aus besagten Gründen. Oh, lei, klingt doch nicht so kompliziert, oder? Ja, das ist auch mal Lia genannt, nicht? Ja, danke. Möchtest gerne das andere da gerne jemand versuchen auszusprechen? Das ist der größere Zungenbrecher, denke ich. Du meinst Ikusen no Meikyu de Ikusen no Naso o Hodoite? Genau, das meinte ich. Vielen Dank dafür. Und wir haben 2 neue Endings auch bekommen. Yume Monogatari und Togetsu Kyo Kimi Omo. Gesundheit, danke. 2 neue Openings, 2 neue Endings, 42 Folgen, 21 davon Filler, 8 remasterte Episoden. Das ist der Stand vom Anime in Japan 2017. Habt ihr noch besondere Highlights? Was hat euch besonders gut gefallen? Wie fandet ihr die Filler vielleicht auch? Ich möchte jährlich, wie jedes Jahr anmerken, ich muss einmal dieses Jahr muss ich es noch rauslassen. Zeichenziel, okay, weiter. Die Qualität fällt einfach immer weiter ab. Und das, also, es gibt nur wirklich eine Handvoll Episoden, wo man merkt, da haben sie sich mal wirklich Mühe gegeben. Unter anderem die Kirschblütenklasse und teilweise auch für den Zauberer der kleinen Wellen. Aber wirklich der Rest, es sieht einfach immer schlechter aus. Und teilweise nicht mal mehr die Nahaufnahmen, Standbilder sind jetzt ja teilweise nicht mehr gut an manchen Stellen. Von den irgendwelchen Bildern im Hintergrund oder Bewegung oder beziehungsweise wenn sich in diesem Manga mal überhaupt in diesem Anime überhaupt nochmal irgendwas bewegt, dann sieht A, die Bewegung schlecht aus. Und zweitens bewegt sich halt sonst nichts. Und ich finde es unerträglich, wie der Con-Anime einfach immer weiter abbaut. Ich meine, 2014, da war jetzt auch nicht alles gut. Also da kommt ja auch immer, ja, ihr wollt ja die gute alte Zeit von 15 Jahren und so. Wo ich mir sage, ja, vor 15 Jahren war unfassbar viel geiler. Aber ich sag mal so, 2014 war es jetzt auch noch nicht so schlecht, wie es aktuell ist. Und das ist einfach unfassbar schade. Und ich muss sagen, also, das ist auch einer der größten Gründe, warum ich von anfangs, also ich bin ja wie fast wahrscheinlich jeder in Deutschland irgendwie über den Anime an Direktiv vorangekommen. Und bin jetzt aber wirklich inzwischen über die letzten paar Jahre besonders komplett auf den Manga umgewechselt, sei es jetzt japanischer Manga oder deutscher Manga, weil der Anime ist halt so belanglos geworden. Der macht ja auch, es ist im Prinzip auch wirklich nur noch der Manga mit Synchronsprechern im Prinzip. Und ab und zu bewegt sich mal was. Sie machen ja auch nichts. Sie machen ja, ja auch nichts ja. mehr kreativ. Man muss es so sagen, traurigerweise. Also es ist wirklich nicht schön anzusehen, vielleicht zu den letzten Jahren, auch wenn es natürlich noch, ja, akzeptabel ist, um ja, so gibt, zu sagen. Es gibt manchmal aber diese Besonderheiten, wenn sie dann zum Beispiel irgendwie rum, dann dieser Schriftzug so eingeblendet wird und da gibt es auch mal eine Kamera-Rundfahrt, aber das ist ja wirklich wenig. Aber und das passiert auch wirklich nur einmal im Jahr. Was halt mega schlecht ist. Und ja, und du sagtest es schon, es gibt ein paar Folgen, die halt herausstechen, ein paar wenige, und der Großteil davon ist einfach nur, ja, ich will nicht sagen Müll, aber ja, von der Zeichenqualität halt einfach nicht gut ansehbar. Und ja, vor allem, wenn dann auch noch eine schlechte Handlung dazu kommt, Stichwort Filler, dann ja, wird es nicht gerade besser, wenn eine schlechte Handlung noch mit einer schlechten, mit einem schlechten Zeichenstil gekoppelt ist. Ja, ja. Also, du hattest ja nach den Highlights gefragt. Ich kann ja mal meine Highlights genau, noch irgendwie nennen. Also, was definitiv ja, einer war, oder was ich gut fand, war die Bühne des Verrats. Die wurde auch dieses Jahr gezeigt, im Juli. Oh ja. Da hatte ich mich damals schon mit dem Manga, mit dieser Seilkonstruktion, die da gebaut wurde, das hatte ich nicht gerafft. Und der Anime hat mir da ein bisschen geholfen. Da hatte ich mich irgendwie auch auf die Folge so gefreut. Und da muss ich sagen, da fand ich dann auch so, ach, wo man da mal die Rückblick in Schwarz-Weiß hat und so. Das war mehr so für mich ein Highlight, aber auch davor Mordfall des Geisterdetektivs, ja, weil das irgendwie auch die Handlung vorangetrieben hat. Und ja, hattest du dich bei Mordtrick nicht auch mit dem Nur-Fall so beschäftigt, wo du fragtest, wie das denn im Anime aussieht, oder war das Lasse? Nee, da habe ich mir allgemein bist du umgegeistert. Da hatten wir irgendwie nur gesagt, dass wir das für ziemlich unrealistisch halten, und da haben wir mal genau, da hatten wir das dann halt auch mal abgewartet, und ich halte es nach wie vor ein bisschen unrealistisch mit diesem Blick und den Laken, was da benutzt wurde für den Trick. Aber gut. Ja, aber der Schrei. Ja. Genau. Bei dem Schrei von der Nur, den habe ich mir wirklich komplett falsch vorgestellt. Und nachdem ich den Anime gehört habe, da habe ich mir gedacht, okay, wuhu, da für den Schrei funktioniert der Trick tatsächlich, wenn der Schrei so klingen soll. Na siehst du mal, ist doch nicht alles schlecht. Jetzt habe ich den Anime gehört. Oh, reicht dann auch für dieses Jahr, ne? Ach, das Jahr ist schon vorbei. Also ich könnte ja noch zwei Filler hervorheben. Oder, auch sehr gerne, ja. Beziehungsweise sind, also, naja, ich sag mal, sie haben mir mit von den Fillern, genau, die dieses Jahr gezeigt wurden, mit am besten gefallen. Und das war einmal die Neujahrsepisode. Ich glaube, Connens verzweifelte Situation in der Dunkelheit müsste das gewesen sein. Das war ein Zweiteiler. War natürlich ein bisschen überdramatisch dargestellt, das Ganze. Aber im Endeffekt war ich da ganz gut unterhalten. Und das nächste war jetzt im Sommer. Connen verschwand auf der Klippe, wo es da um diese Räuberbande ging, die da irgendwie das Haus abgefackelt hat, und wo dann immer wieder so ein paar Plot-Twists drinne waren in der Story. Und das Conan-Haibara-Setting hat mir da besonders gut gefallen in dem Filler. Und deswegen muss ich sagen, waren die Filler-Folgen für mich so gut. Ja, kommen natürlich an die Bühne des Verrats bei weitem nicht dran, aber waren Filler dieses Jahr, die ich besser fand als den Rest, weil da bei den Fillern gab es schon einige dieses Jahr, wo ich mit der Story überhaupt nicht warm geworden bin, und da hatte ich dann, glaube ich, auch in den Podcasts auch immer nur so ein, zwei Sterne vergeben, weil da manchmal Sachen dabei waren. Die waren nur pseudolustig, war kein guter Fallaufbau da, die haben mir nicht gefallen, aber das... Na gut, jetzt komme ich auch wieder ins Negative. Highlights waren so für mich Conan verschwand auf der Klippe und seine verzweifelte Situation in der Dunkelheit. So von den Fillern her. Ja, muss ich sagen. Also das mit der Klippe hat mir auch sehr gut gefallen. Auf jeden Fall besser, muss ich sagen, weil mir da dann auch so gefallen hat, ja, wie gesagt, ich mag ja Haibara sehr, wie dann Haibara da auch quasi ein bisschen mehr dann am Ermitteln war. Und eine andere Episode, die ich auch gerne noch ansprechen möchte, an die sich vielleicht Philipp auch noch erinnert. Ich weiß zumindest, dass er sie in dem News-Podcast damals auch in Erinnerung sich gewogen hat. Das war die Episode 842, die Filler-Episode, das Reisedate bei der Straßengabelung. Das war das, wo, glaube ich, Takagi mit dem... Oder war das mit Takagi, oder verwechsel ich das gerade? Ja, au, das war lustig, ja, aber es Nee, war nicht. das ist Ah. aber. Nee, Moment, aber mit dem auf der Flohmeister Takagi in Handschellen? Ja, oder hieß Ja, die mit dem so? Verbrecher Ja, und. zusammen. Ah ja, das ist, der ist aber von Ach so, 2017, dann der Schüler. verwechsel ich das Ich wollte gerade gerade. sagen, Okay. okay, das ist irgendwas. Dann habe ich das verwechselt. Dann. Entschuldigung. Dann gab es doch keinen guten Filler. Dieses Jahr. Nee, du hattest ja schon einige angesprochen da, aber ansonsten war jetzt irgendwie nicht so was dabei, quasi, was mir jetzt so in Erinnerung geblieben ist. Ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch das kurze, dies, ja, ein Special ist es ja nicht, also diese Episode ansprechen kurz, die sich auf den 20. Film mitbezogen hat. War das der 20. Film oder? Der Der 21. ein. meinst du wahrscheinlich, ja. Diesen besonderen OVA-Status, den sie ja früher hatten, diese Magic File, Bonus File, OVA, unter was so über all den Jahren mal gelaufen ist. Ja, das beschränkt sich halt wirklich nur auch in 2016 war es 19 Minuten, ja, Amour und Sandwiches und in der letzten Minute ein Hanu von Wermut. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt dieses Jahr, ja, wir waren in Osaka. Und jetzt mache ich hier was mit Sonoko. Und ach ja, in Osaka Yay! passiert ja auch noch was. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und dass sie krank Yay. geworden ist, war auch noch, Ja. ne? Oder mit der Erkältung danach, keine Ja, Ahnung. Ja. richtig. Stimmt, ja. Das wird da quasi eingeladen. Aber ich meine, früher war das halt irgendwie mit der OVA oder der Magic File, wo sie halt nach Film 15 da halt dieses Rätsel mit den Souvenirs aus Film 15 lösen, mit Heiji. Oder die OVA mit dem 16 Verdächtigen mit der Flasche Wein, was direkt nach dem Film spielt und sowas, was ja wirklich direkten Bezug genommen hat. Oder auch die OVA nach Film 14 mit der Okonomiyaki Odyssee in Osaka, was ja wirklich sich komplett bedingt durch den Film und sich bezieht, weil sie auch davor spielt und jetzt, weil es danach spielt. Die Filme spielen vor diesen OVAs dann immer. Und jetzt diese Anime-Episoden, die halt davor spielen. Ja, es wirkt halt, Ja. als würde man krankhaft versuchen, da irgendwie einen Bezug reinzubauen. Und dann sollte man sich entweder ganz lassen oder halt wieder extern irgendwie noch Geld reinstecken und da was Gescheites draus machen. Film 12 war das, glaube ich, auch, ne? Mit der Vorgeschichte, wo sich Ran und Ja. Shinichi gestritten haben, mit dem Richtig, Amazing Grace der Lied. Fall mit dem Gitarrenkoffer und dem schwarzen Labrador. Genau, ja. Ja, das waren noch wirklich gute Zeiten, muss man sagen. Und jetzt ist es leider wirklich so, dass es eher schlechte Zeiten sind mit dann am Ende mal. Und als wir am nächsten Tag den Turm besuchten, wussten wir noch nicht, dass sich ein dramatisches Ereignis ereignen würde. Gut, dann springen wir über zum Manga in Japan. Da sind auch wieder einige neue Kapitel erschienen. Aufgrund der Pause von Aoyama nicht sonderlich viele, aber doch immerhin 25 neue Kapitel. Namentlich 984 bis 1008, das jetzt erschienen ist. Und danach gibt es, wie gesagt, die große Pause. Und auch davor gab es schon einige längere, kürzere Unterbrechungen. Genau, wir haben mit Fall 285 bis 291 sieben neue Fälle insgesamt, die abgeschlossen auch sind. Die Bände 92, 93, 94 sind erschienen, die auch schon für Deutschland angekündigt sind. Wir haben zudem drei neue Kaido Kid Kapitel bekommen in Japan, 34 bis 36 und wie gesagt, Band 5 ist auch erschienen und der kommt ja auch im nächsten Jahr in der Treasured Edition nach Deutschland. Genau. Man merkt schon, dass, also ich meine, wir haben jetzt 28 neue Kapitel insgesamt dieses Jahr, an denen er gearbeitet hat. Ich bin kein großer Freund davon, das in der Gesamtstatistik zu trennen, weil ja, es sind nur 25 Kon, aber er hat ja an den Wochen nicht pa einfach Pause gemacht. Ne? Aber Ja, trotzdem, klar. Achtung, das ist die niedrigste Anzahl von Kapiteln, die er in einem Jahr mal veröffentlicht hat, seit es Konnen gibt. Also selbst im Jahr mit der Krankenhauspause hat er mehr Kapitel veröffentlicht am Ende. Nicht sonderlich viel mehr, aber doch schon ein kleines bisschen. Ja, das ist halt der Vorbote davon, ne? Halt, dass es halt wirklich diese Pause gab, wo eine dreiwöchige Pause angekündigt war, mit einer wann Conn zurückkommt. Die Deadline wurde dann gerissen und nochmal einen Monat draufgelegt. Das ist schon die erste Vorbote gewesen, tatsächlich auch die bis dato längste ununterbrochene Pause gewesen, weil die Krankenhauspause wurde ja vom Kindergarten-Flashback unterbrochen, dann teilweise, der ja quasi am Krankenbett gezeichnet hat. Mit dem Gedanken, ich habe sonst keine Gelegenheit mehr, das zu zeichnen, weil ich das jetzt nicht jetzt tue. Und ja, das ist halt leider sehr schade, aber dafür hat Gosho Aoyama doch dieses Jahr insgesamt fast nur Fälle, wo wirklich gar nichts passiert. Also die gibt es ja durchaus, aber in diesen Fällen sei es jetzt irgendwelche Hauptstory-Aspekte oder auch teilweise irgendwelche Romance-Subplots. Eigentlich jeder Fall dieses Jahr hatte ja was. Ja, da stimme ich zu. Also selbst der letzte Fall, der ja eigentlich so belanglos wirkte, hat dann doch noch eine Wendung gehabt. Und ja, unvergessen natürlich Kapitel 1000 und das Drumherum, da haben wir auch einen eigenen Podcast dazu gemacht. Genau, und wie gesagt, für mich das Größte hat er tatsächlich noch Kapitel 1008, das aktuell letzte, neueste Kapitel. Also für mich ist doch, also insgesamt schon der Fall 1000 bis 1005 ist für mich definitiv das Manga-Highlight des Jahres, auch wenn die auf der 1008 natürlich jetzt super krass war. Und aber insgesamt das Highlight dieses Jahres war für mich schon der Fall zu Kapitel 1000. Darf ich eine Frage stellen an euch in Bezug auf Favoriten? Was war denn dieses Jahr euer Lieblings-Magic-Kaito-Fall? Vielleicht der eine, der erschienen ist? Oder was meinst du? Ja, es wird schwer. Die Auswahl ist sehr schwer. Aber ja. Für mich ist es, glaube ich, der Sun Halo heißt. Ja, ich habe den tatsächlich nicht gelesen, aber das wird dann auch mein Favorit sein. Ich lese den dann nächstes Jahr in Band 5. Leg mich fest. Einloggen, ja auch. Ach nee. Ich glaube, Olli stimmt dazu. Ja. Ja, ich kann nur, ich bin so überwältigt von dem Kaito Kid Kapitel, dass ich mich nur anschließen kann. Aber mit den Bänden wird es jetzt auch wieder kritisch in Japan. Ich meine, dieses Jahr ist der Veröffentlichungsrhythmus April 92, Juli 93, Dezember 94 und 95, puh. Der Band 95, da sind bis jetzt 5 Kapitel veröffentlicht, die da reinkommen könnten. Das heißt, ich befürchte, Band 95 in Japan sehen wir auch nicht vor irgendwie wieder Juli. Was dann auch in Japan dann 6 Monate Pause zwischen Bänden ist. Ja, oder er wird halt dünner oder was anderes rein. Ich denke mal nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht auf 11 Kapitel wieder geht, sondern vielleicht ab sofort 9 Kapitel in mal 10 oder das, die 11 ist ja ungeschriebenes Gesetz sozusagen, aber ich denke, man könnte das auch an Betracht der aktuellen Ereignisse eventuell aufweichen und ein bisschen dünnere Bände rausgeben. Vielleicht mit Farbzeichnungen oder was ich was, also. Nee, das machen sie ja schon für Band 94, also. Ah, okay, dann in 95 vielleicht enthüllen, wer der Boss ist. Wer die Idee. Mit Farbzeichnungen. Ja, wir sind schon so weit. Geht das ein bisschen schnell? Es wird gerade sehr meta. Ja, gut. Ja, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht wirklich festlegen, was mein Highlight so anbelangt. Also ich finde die Kapitel mit Shinichi und der Klassenfahrt, das finde ich einerseits auch super, weil ich mag ja Shinichi unheimlich gern und dann so ihn da zu sehen, wie er selbst da halt da am Gange ist und dann am Ende dann noch, wo er dann diese eine Pille dann noch da behält und wir jetzt nicht wissen, was passiert und Mary kommt dann irgendwie so mit in die Aktion und will jetzt da auch irgendwie was rausfinden und dieser Spannungsbogen sozusagen, aber auch jetzt die letzten Kapitel um Maria und dann um das Organisationsgeschehen, muss ich sagen, das hat mir halt auch gut gefallen. Ja, weil irgendwie mag ich den Charakter von Maria, also der kommt zwar nicht häufig vor, aber ich finde ihn ganz nett und dann auch so, was dann halt so mit ihrem, Vermächtnis der Familie oder so nenne ich es mal, finde ich eine recht schöne Sache und dann eben halt auch am Ende die große Enthüllung und ja, also würde ich sozusagen beides sozusagen mit zum glorreichen Abschluss des Jahres zählen und gespannt in das nächste Jahr blicken. Nachdem Aoyama sich natürlich ausgiebig erholt hat. Die Fälle, muss man ja auch sagen, sind schon ziemlich eng miteinander verknüpft, nicht wahr? Ja, also, das definitiv. Mit den ganzen Folgen, mit denen Shinichi zu arbeiten hat. Es ist natürlich einfach blöd, dass der Fall litt halt wirklich drunter, dass das erste Kapitel war und dann 8 Wochen Pause und dann das zweite Kapitel, dann nochmal eine Woche Pause und das dritte Kapitel parallel zu der Ankündigung von einer noch längeren Pause. daran, das macht den Fall, ich glaube, den muss man dann wirklich, wenn Band 95 nochmal rauskommt, nochmal in Ruhe und am Stück lesen und vielleicht nochmal eine andere Betrachtung darauf bekommen. Ja klar, so zusammenhängend wirkt es natürlich immer besser. Das ist ja selbst dann bei uns in Deutschland, wenn dann die Fälle auf zwei aufgeteilt sind, wenn man die dann in einem Sonderband nochmal gebündelt zusammenliest, das wirkt dann auch schon gleich ganz anders. Gut, soweit zum Manga in Japan. Da sind wir auch durch mit allen verschiedenen Themen des heutigen Jahresrückblicks. Ich möchte aber gerne nochmal von euch wissen, was denn euer persönliches News-Highlight oder Episoden oder was eure Highlights für 2017 waren und worauf ihr euch vielleicht 2018 schon ganz besonders freut. Also meine beiden Highlights waren zum einen, also meine ganz persönlichen Highlights waren einmal Film 21 einfach im Kino zu sehen. Zuerst halt wirklich im Kino und dann später auch nochmal im Anime-Kino auf der Animagic. Das war einfach, war für mich das erste Mal. Ich habe vorher auf einer Messe noch nie einen Film gesehen. Und das war ganz besonders. Und das andere war ein Erlebnis zu Kapitel 1000. Denn es begab sich so, dass Kapitel 1000 zu dem Zeitpunkt, wo die Leaks und Spoiler aus Japan kommen, dass es immer relativ früh am Morgen ist. Und es begab sich dann so, dass ich an dem Morgen, wo die Kapitel 1000 Spoiler sind, mit Philipp zu Animagic nach Mannheim fahren. Ja, das war lustig, ja. Und ich dann quasi mit Deutsche Bahn WLAN am Laptop saß und da dann Kapitel 1000 die Infos reinkamen und ich zu diesem Zeitpunkt quasi dann ein Durchdreherlebnis, damals unvorstellbare Maßen, ich wusste auch nicht, was mit 1005 und 1008 danach noch kommt, aber dieses dann im Zug kommen die Infos rein und so, das war, also die Situation, die werde ich so schnell nicht vergessen. Das waren so meine zwei eher persönlichen Highlights dieses Jahr. Ja, also bei mir war es auch, klar, Kino, Film 21. Ich denke mal, es hat uns alle auch irgendwie dann überrascht gehabt, dass es nicht Film 20 war, der ins Kino gekommen ist, sondern wirklich Film 21, brandaktuell. Und dann natürlich da das Kino-Event zu sehen. Also ich weiß nicht, hat mega viel Spaß gemacht, dann mit den Freunden da die Möglichkeit zu haben, gemeinsam ins Kino zu gehen. Was mir auch gut gefallen hat, dieses Jahr war der Charakter-Contest. Auch so jetzt, was für mich persönlich war, weil wir haben ja das über einen Livestream gemacht und das ging ja über mich und das hat mir viel Spaß gemacht da mit dem Probieren und bis man das mal zum Laufen gekriegt hatte und sowas. Da hat so ein bisschen Arbeit drin gesteckt, aber es hat viel Spaß gemacht und war so für mich so ein kleines Highlight, so mit allein diese Vorbereitung und das alles zu machen und dann auch der Livestream selbst natürlich, der dann auch ewig gedauert, ewig lang ging, aber keine Ahnung, kam einem gar nicht so vor, weil man dann irgendwie als was zu sagen hatte und gesprochen hatte. Und natürlich ganz generell noch so ein Highlight dieses Jahr war natürlich mit ProSieben Max und neue Folgen. Es gibt ja das Sprichwort, Vorfreude ist die schönste Freude, so, wenn man dann immer so darüber diskutiert und sich fragt, ja, kommen neue Folgen, kommen keine neuen Folgen. Das ist immer so, finde ich, eine coole Sache, sich da so auszutauschen. Das hat mir dann immer in den Casts viel Spaß gemacht. Und ja, das war's eigentlich soweit. Worauf freue ich mich da natürlich? Das schließt da dann drauf an fürs nächste Jahr, wenn der neue oder zumindest eine Ankündigung kommen würde. Ja, wir kriegen neue Folgen oder irgendwas in der Art, was konkreter ist, wäre natürlich toll. Und wenn es nochmal eine Möglichkeit gäbe, dass der nächste Film auch ins Kino kommt, wäre das natürlich mega geil, wenn man das irgendwie einführen könnte. Da eine Regelmäßigkeit zu bringen. Ich würde auf jeden Fall immer ins Kino gehen, wenn der Film gezeigt wird. Ja, dann schließe ich mich doch gleich mal an und erzähle beim ersten Highlight nichts Neues. Für mich auch ganz klar der 21. Film, das erste Mal ein Detektiv Conan-Film in den deutschen heimischen Kinos, wovon man ja 20 Filme davor im Prinzip nur geträumt hat, wo man ja die DVDs oder Blu-Rays zu Hause hatte und sich angesehen hat. Und bei mir war das dann immer so, als ich die dann gesehen habe, so gedacht habe, ja, und in Japan könnte man sich das so richtig im Kino ansehen, was ja nochmal ein ganz anderes Feeling wäre, ob das hier in Deutschland wohl jemals passiert. Ja, und dieses Jahr ist es dann passiert und auch so kurz nach Japan-Start, also ja nur einen Monat später hier bei uns und dann, ja, war für mich das Highlight, ein Conan-Film im Kino. Ich habe gefühlt alles stehen und liegen gelassen und diesen Tag rot im Kalender markiert und habe dann mir auch da nichts anderes vorgenommen. Und wenn ich was vorgenommen hatte, dann habe ich das einfach verschoben, weil Content im Kino, das gibt's nur einmal, das erste Mal in Deutschland. Also war super, hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, es bleibt für die Zukunft auch so, dass wir jetzt vielleicht einige andere Filme nochmal dann im Kino sehen werden. Bleibt abzuwarten. Ja, was auch abzuwarten bleibt, ist halt für nächstes Jahr die neuen Episoden auf Pro7 Max, die ja hier gerade hoch gehypt wurden dieses Jahr. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob die kommen werden, wann die kommen werden, wie die kommen werden und das ganze Gedöns, was da zugehört. Hör mal auf Kevins Ringfinger. Ich würde sagen, dass es kommt. Ja, ich spreche das dann im nächsten Jahresrückblick wieder an. Und naja, worauf ich mich auch noch freue, ist, ich mache erstmal mit den Highlights von diesem Jahr noch weiter, bevor ich nochmal in die Zukunft gehe. Für mich persönlich war dann nochmal ein Highlight die schöne Doppel-CD mit den 20 Detective Conan-Songs von den Kinofilmen. Gehört auch zu den Kinofilmen, ja, sehr schön. Weil ich ja sehr gerne auch ein Fan der Openings und Endings bin und dann jetzt damit das erste Mal auch heimisch hier die Kino-Endings quasi jeden Tag hier auf der Stereoanlage hören kann und höre die auch regelmäßig. Und ja, finde ich einfach super, dass man da die Möglichkeit hat, auch in Deutschland quasi an diese CD zu kommen. Nochmal ein Dankeschön an den Newsblog und an Kevin. Das für die Idee war sehr schön und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Das waren so meine beiden Highlights, natürlich die Arbeit im Conny Newsblog mit dem Karsten, mit dem Charakter-Contest im Forum und die News-Episoden schreiben. Das ist immer irgendwie so eine Besonderheit für mich, macht immer Spaß und so. Ist ja. Naja, und dann nochmal zurück zur Zukunftsaussicht. Worauf ich mich auch noch freue, ist der neueste Magic Kaito-Band, Band 5 dann. Einmal halt auch wegen der Story an sich, weil ich ja gerne wissen möchte, wie es da weitergeht, was uns so erwartet. Und eben halt auch noch, was wir an Extras, so an Kommentaren von Aoyama lesen werden. Das finde ich persönlich immer sehr interessant, was er sich da so für Gedanken bei den Kapiteln gemacht hat und was so seine Eindrücke oder Inspirationen dafür waren. Ja, also für mich gab es dieses Jahr tatsächlich einige Highlights. Also ich will jetzt auch nicht alles nochmal groß aufschäumen, was ihr schon genannt hattet. Natürlich, der Kinofilm war sensationell, aber ich muss sagen, da spielt ja eigentlich viel mehr dazu, nämlich dass einfach Detective Conan in Deutschland weiterhin an Popularität gewinnt, dass es weiter in den Mainstream rückt, wo es ja auch schon vor zig Jahren mal war und weiterhin jetzt wieder zurückkehrt in dem Sinne, mit der Ausstrahlung halt auf Pro7 Max, dass die Filme weiter veröffentlicht werden, der Manga weiter veröffentlicht wird, aber auch die DVDs jetzt kommen und so weiter und so fort. Ich meine, wir bekommen sogar ein HD-Upgrade im nächsten Jahr. Die ganzen Filme 1 bis 13 kommen nochmal auf Blu-ray raus, was ja eigentlich kaum rentabel ist, denke ich zumindest, wenn da nicht eine große Community dahinter steht. Und ja, also neben meinem Manga-Highlight zu Kapitel 1008, um das hier nochmal einzuwerfen, natürlich die beiden Besuche im Synchronstudio. Auch nochmal lieben Dank an alle, die mit dabei waren, die das möglich gemacht haben. Wirklich riesengroßen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, ich spreche da auch im Namen von Kevin, dass das sehr schön war. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ja, wir haben jetzt wieder zahlreiche Podcasts gemacht. Wir sind jetzt im 8. Jahr, Conancast, soweit ich weiß, starten dann ins 9. im nächsten Jahr. Und es ist auch einfach sensationell, weiterhin hier am Ball zu bleiben mit der ganzen Community, sei es jetzt Wiki, Forum, Newsblog oder hier eben dieser Conancast, dass das alles so gut funktioniert, Hand in Hand geht und ja, einfach riesengroßen Spaß macht. Jeder Podcast wieder Spaß macht, jeder Besuch im Forum, jedes Artikel schreiben für den Newsblog oder auch das Bearbeiten im Wiki, also ja, herzlichen Dank an alle, die damit beteiligt sind, die jetzt vielleicht auch nicht mit dabei sind, sondern das einfach nur hören. Vielen Dank und ja, das möchte ich einfach mal gesagt haben. Ja, man muss ja auch sagen, ohne die Zuhörer würde es ja diesen Podcast hier auch gar nicht geben, weil sonst würde das quasi ja ins Leere verlaufen. Von daher danke, dass ihr jedes Mal so aufmerksam zuhört und uns den einen oder anderen Kommentar dalasst. Ja, dann sind wir auch am Ende des heutigen Conancasts angekommen. Der letzte Themenpodcast im Jahr 2017. Ja, was bleibt mir noch anderes zu sagen, als auf unsere Kontaktmöglichkeiten zu verweisen. Unser Wiki conanwiki.org, unser Forum conanforum.org, Newsblog findet ihr unter conannews.org. Wir sind bei Twitter zu finden, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews und wir sind auch bei iTunes zu finden. Da könnt ihr uns als Conancast oder Conannews gratis abonnieren und einer unserer Zuhörer werden. Aber wenn ihr das gerade hört, seid ihr ja schon Zuhörer, habt ihr alles richtig gemacht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch einen guten Rutsch ins nächste Jahr, frohe Festtage, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Jahr. Tschüss, bleibt sicher, guten Rutsch. Ich wünsche auch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, macht's gut und wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder.